Melons! Ahoi, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile, unfassbarerweise, 14. Folge Uncommon Taste. Wir nähern uns der 15. Ich war gerade kurz. Dem 15. Jubiläum. Ich war gerade schon kurz bei 25 und wollte sagen, ein Viertel und so und bla bla bla, aber ist ja alles gelogen, 15 erst. Das wäre ein bisschen lausig. Ach ja, schade. Das wäre ein bisschen spektakulärer. Naja, trotzdem, 14. Folge Uncommon Taste ist ja auch was. Wir freuen uns ja über jede Folge, die zustande kommt, denn Joe ist endlich wieder aus Japan zurück. Das war ja beim letzten Mal der Grund des Ausfalls für den letzten Podcast. Und jetzt ist er wieder da. Das heißt, wir können auch jetzt wieder aufnehmen. Hat aber sein... Man könnte das endlich aber auch mit leider... Ach so, ja gut, ja, für dich halt. Ich gehe immer nur von mir aus. Klar, für dich natürlich traurig. Für mich ist super, vor allem, weil du natürlich auch dein Tribut geleistet hast und Omiyage mit hattest, also schöne viele Geschenke aus Japan. Da war ich dann auch sehr versöhnlich, was da den Ausfall des Podcasts angeht. Essen kann man immer bestechen, vor allem Merlin. Ja, bei mir funktioniert das super, auf jeden Fall, ja. Joe, erzähl, wie geht's dir, wie war Japan? Alles super gewesen? Ja, Japan war natürlich ziemlich awesome. Alles andere hätte mich selbst und dich wahrscheinlich auch überrascht. Ja, stimmt. Super gut gegessen, super viel gesehen, hatten Glück mit dem Wetter, haben sogar Hanami mehr oder weniger ein bisschen machen können. Die Sakura-Blüten haben in Tokio so früh geblüht wie noch nie zuvor, seitdem es gemessen wird. Hatten also super viel Glück damit, haben auch den Fuji sehen können, hatten zwar nicht komplett klares Wetter, aber wir haben ihn gesehen. Am nächsten Tag war es so neblig, dass man nichts mehr sehen konnte. Alles in allem war es ein sehr zufriedenstellender Urlaub. Ausgezeichnet. Ja, ich habe ja auch schon Fotos gesehen und so. Und bin direkt auch nochmal ein bisschen neidischer geworden als vorher schon. Ja, sah auf jeden Fall echt ganz ausgezeichnet aus, muss ich auch sagen. Also wer noch nicht in Japan war, der sollte auf jeden Fall noch seinen Arsch dahin bewegen irgendwann. Jetzt mal direkt hier... Offizielle, unoffizielle... Unoffizielles Mischung Tasty. Richtig, unoffizielles Tasty. Mein Tasty für heute, Japan. Vor allem so eine Mischung aus Empfehlung und Befehl. Jungs und Mädels, macht euch auf nach Japan. Japan ist schön. Ja, genau. Ja, schön. Ja, mir geht's auch gut. Ich hab die Zeit, in der Joe jetzt nicht da war, dann dafür genutzt, das zu machen, was ich eigentlich beim letzten Mal vorhatte, als er nicht da war, als er das halbe Jahr in Belgien war. Da hatte ich eigentlich vor, ein paar Spiele auf der Konsole zu spielen. Haben wir ja schon mal erzählt. Dann hatte ich hier zwar einen HDMI-Anschluss am Monitor, aber keine Boxen und ohne Sound musste man das dann ja jetzt auch nicht spielen. Hat alles noch nicht geklappt. Wie auch immer, jetzt stand ja Joes Fernseher bereit die ganze Zeit und habe ich mich hingesetzt und in den 200 Wochen mal Uncharted 1, 2 und 3 gespielt, 1, 2 durchgespielt und 3 angespielt. Hatte damit auch eine sehr gute Zeit, wurde glaube ich auch mal Zeit, muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube ich auch ein bisschen zu viel erwartet habe, aber waren 2 unterhaltsame Wochen, so dass es sich selbst für mich gelohnt hat, dass Joe in Japan ist. Ein klein wenig und natürlich ne, mit Süßigkeiten und ja. Umeboshi und so, ich habe Geschenke gekriegt, das macht einen natürlich auch mal glücklich. Aber jetzt sind 5 Wochen sind mittlerweile sogar vergangen. Ja, eine sehr lange Zeit. Und es ist sehr viel passiert. Zeit für einen Podcast. Ja, es ist wirklich viel passiert. Wir werden uns, wie wir das ja schon des Öfteren so hatten, wenn mal etwas längere Pause war, wirklich nur die wichtigsten Sachen rausgreifen. Wir haben nicht Zeit für jede Kleinigkeit. Die wichtigsten Sachen werden wir aber auf jeden Fall machen. Und ich würde sagen, dann legen wir auch gleich los. Joe kann ja mal eine kurze News-Übersicht geben und dann steigen wir gleich ein in die erste News. Genau, wahrscheinlich die News, die ja mehr oder weniger eigentlich am meisten Schlagzeilen gemacht hat, ist, dass Disney LucasArts geschlossen hat. Ja, das wird nämlich dann auch gleich die erste News sein, um die wir uns kümmern. Das Ende von LucasArts nach 30 oder sogar über 30 Jahren in der Videospielgeschichte. Traurige Nachricht also gleich am Anfang. Als zweites kommt eine weitere traurige Nachricht, zumindest für einen, möglicherweise einen Teil der Spielerschaft oder Hörerschaft, nämlich dem momentanen Schicksal der Wii U. Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass es alles andere als gut läuft für Nintendos neueste Home-Konsole. Wir werden nochmal kurz erwähnen, was es denn da Neues gab. Gibt es denn Hoffnung für die nächsten Wochen oder Monate, dass sich die Wii U mehr oder weniger an das Niveau seines Vorgängers irgendwie, ja, nähern kann oder nicht? Und als dritte News haben wir dann ein neues Geschäftsmodell bei Steam. Und zwar, dass man ein Spiel im Early Access bereits spielen kann, also ein Spiel, das bereits noch in der Alpha-Phase ist, kann man dann anscheinend sogar schon anspielen, antesten, kann dann den Entwicklern Feedback geben, darüber aber nachher mehr in der News. Und als letztes haben wir noch so eine kurze, ja, sagen wir mal, Spiele-News-Übersicht, nämlich was wurde in den letzten 4-5 Wochen alles für Spiele angekündigt, was sah davon interessant aus, was sollte man wahrscheinlich erwähnen. Ja, da das recht viele Spiele sind, werden wir uns wahrscheinlich nur relativ kurz mit denen befassen, aber wir wollten sie alle mal erwähnt haben. Genau, und das Hauptthema diesmal ist dann im Angesichts von einigen Spieleankündigungen, die auch etwas damit zu tun haben, soll sich das dann um Reboots, Remakes oder Ports handeln. Wir werden dann noch ein bisschen aufdröseln, was oder wie wir genau diese drei Begriffe unterscheiden, aber im Endeffekt soll es im Allgemeinen darum gehen, was halten wir von Reboots, wie jetzt zum Beispiel neuen Tomb Raider oder von Remakes oder von Ports. Wie finden wir das als Spieler? Wie lohnt sich das wahrscheinlich für die Entwickler oder für Publisher selbst? Gibt es Spiele, die wir auf jeden Fall geremaked sehen wollen oder auch welche, die wir gar nicht geremaked sehen wollen? Alles dazu später dann noch im Hauptthema. Genau. Und ich würde einfach sagen, Merlin fängt dann einfach mal an mit News Nummer 1, nämlich LucasArts. Ja, LucasArts, das ist tatsächlich die traurigste News, die ich so in den letzten Jahren Spielegeschichte irgendwie erlebt habe. Es gab auch andere Firmen, Publisher wie Spieleentwickler, die in den letzten Jahren zugemacht haben. Wir haben ja auch schon über THQ berichtet. Aber ich glaube, zu keiner dieser Firmen, die davon betroffen waren in den letzten Jahren, hatte ich in irgendeiner Form so eine Beziehung wie zu LucasArts. Und um ehrlich zu sein, war meine erste Reaktion gleich, oh Gott, der grausame, riesige Businessmagnat Disney macht mir mein Leben kaputt. ist da ein bisschen unfair, wir können das ein bisschen aufdröseln, grundlegend, aber trotzdem, ja, war ich definitiv erstmal ordentlich geschockt. Ja, Disney hat LucasArts und Lucasfilm ja gekauft vor einiger Zeit, ich denke, das haben wirklich alle mitgekriegt, das war ein Riesendeal, ich glaube 4 Milliarden oder so, US-Dollar waren das. Viel am Ende. Geld auf jeden Fall. Die darüber gegangen sind über die Theke, ja, sehr viel Geld. Und sie haben sich ja auch schon gleich, ne, ordentlich betätigt und an den Franchises, die eben mit dieser Firma und diesen beiden Firmen zusammenhingen, gleich bekannt gemacht und angefangen irgendwie, ne? Es gibt ja jetzt auch schon Ankündigung für einen neuen Star Wars Film und so weiter. Und im Zuge dessen, eben einer Re-Evaluierung quasi des Unternehmens, haben sie jetzt wohl beschlossen, dass man vielleicht LucasArts zumachen sollte. LucasArts gibt's schon seit 1982, das heißt also, das ist tatsächlich über 30 Jahre alt. Ich hoffe mal, es wird denen eigentlich allen von euch was sagen, wenn nicht, Monkey Island, Day of the Tentacle, Grim Fandango, das sind alles so die Spiele, mit denen die Firma groß geworden ist und so Anfang der 90er, Mitte der 90er zu dem Hauptruhm quasi gelangt ist, den sie dann bis heute irgendwie hatte. Das waren so die großen Adventures, die damals dieses Adventure-Genre, als es eben auf seiner Spitze quasi war, groß gemacht haben und auch damals quasi marktdominierend waren. Also sowas wie Monkey Island 2 und 3 wird jedem, der schon etwas länger spielt, was sagen. Vielleicht haben viele von euch auch eigene Erfahrungen damit gemacht. Neuerer Zeit war es dann hauptsächlich so Sachen wie zum Beispiel Force Unleashed, dass sie mitproduziert haben. Sie haben aber hauptsächlich einfach gepublished. Die letzten Jahre, es war von Anfang an ein Developer und Publisher in einem. Alles, was letztendlich in den letzten 10 Jahren zu Star Wars rausgekommen ist, was verdammt nochmal wirklich eine Menge war. Wir haben gerade nochmal uns die Liste angeguckt von LucasArts. Das waren wirklich viele Spiele, von denen ich auch echt viele verpasst habe und überhaupt gar nicht mitkriegt, dass die überhaupt jemals erschienen sind. Wahrscheinlich auch zu Recht. Ja, wahrscheinlich auch zu Recht, denn, und das ist tatsächlich so, die letzten Jahre haben sich für LucasArts nicht mehr so richtig gelohnt. Es gab wenige wirklich richtig sehr erfolgreiche Titel. Sowas wie Knights of the Old Republic wurden noch mitproduziert und auch gepublished, die halbwegs erfolgreich und auch wirklich renommiert waren. Sowieso alles, was von BioWare kam, hat sich mal halbwegs gelohnt. Star Wars The Old Republic von BioWare läuft ja auch unter dem Publishing von LucasArts. Oder Leaf, müsste man jetzt ja sagen. Mhm. Trotzdem war es so, dass die Firma in den letzten Jahren nicht mehr ganz so erfolgreich war. Und Disney, die ja schon bewiesen haben, dass sie da, sagen wir jetzt mal, einen eher finanziellen Hintergedanken bei der ganzen Sache haben und sehr unemotional in diese Firma reingegangen sind, haben gesagt, na gut, das lohnt sich nicht mehr, dann machen wir es jetzt anders und haben tatsächlich die Firma geschlossen. Die Developer-Teams wurden entlassen. Publishing wird jetzt wahrscheinlich unter einen Hut gebracht mit Disney. Und es wird jetzt hauptsächlich auf Licensing gesetzt, also sie werden die Star Wars Franchise einfach per Lizenz nach außen bringen irgendwie, entweder bei Studios, die zu Disney gehören, entwickeln lassen oder eben einfach ganz normal an Third Parties rausbringen, und LucasArts ist damit tatsächlich geschlossen. Und ich weiß auch nicht warum. Also, wie gesagt, am Anfang habe ich gleich gedacht, das muss einfach Disney der Bösewicht sein. Wenn man jetzt ehrlich ist, aus finanziellem Standpunkt war das garantiert die richtige Entscheidung. Was mich, glaube ich, einfach so als Fan irgendwie, was mir so einen Stich ins Herz versetzt hat, war wirklich dieser, sagen wir jetzt mal, sehr nüchterne Umgang mit der Sache. Natürlich, auch Sie haben gesagt, ja, wir wissen, dass das eben ein großer Name ist, lange etabliert, wir finden es sehr schade, wir wünschen allen, die diese Firma groß gemacht haben und jetzt entlassen werden mussten, das Beste auf ihrem weiteren Lebensweg, bla bla bla, aber letztendlich haben sie die Firma einfach zack zugemacht. Und das ist natürlich schon irgendwie so, nach 30 Jahren irgendwie einfach so eine Firma so ein bisschen ja, nebenher zumachen, wie man das vielleicht mit einem 3, 4 Jahre alten Firma machen würde. Ah, fand ich schon krass, aber wie gesagt, es ist durchaus nachvollziehbar. Es ist hauptsächlich traurig für die Fans, glaube ich. Aber es war durchaus wahrscheinlich die richtige Entscheidung für Disney. Trotzdem, Stich ins Herz auf jeden Fall bei mir. Also, ich weiß nicht, du Ja. verbindest damit ja nicht so wahnsinnig viel. Ja, also ich verbinde halt mit Star Wars einfach relativ wenig. Deswegen entfiel einfach schon ein Großteil des Portfolios, was LucasArts so gepublished oder auch entwickelt hat. Ja, stimmt. Dennoch aber natürlich habe ich das auch so gesehen, dass ich gedacht habe, ja, wie man im Fußballer-Jargon so ein bisschen sagt, ein Schuss aus dem Lehrbuch, war das irgendwie so, ja, eine Firmenschließung aus dem betriebswirtschaftlichen Lehrbuch. Ja. Relativ nüchtern, wahrscheinlich sogar am Ende, ja, wahrscheinlich sogar betriebswirtschaftlich sinnvoll, aber eben dieser fehlende Wille oder ja, fehlender Wille trifft es wahrscheinlich ganz gut, LucasArts vielleicht doch noch irgendwie zu retten oder nochmal eine Chance zu geben, der hat mich als Spieler dann doch ein bisschen, ja, getroffen. Ja. Und ich meine, ich habe ja nicht noch nie ein LucasArts-Spiel gespielt, also Monkey Island, daran erinnere ich mich sogar noch, wobei das wirklich schon sehr, sehr lange her ist, seit ich das letzte Monkey Island gespielt habe. Ja, die sind auch schon ein bisschen älter. Also dementsprechend auf jeden Fall traurig. Vor allem auch natürlich, wenn man sich anschaut, welche Projekte noch eigentlich in Entwicklung waren und jetzt natürlich alle sozusagen gecancelt wurden. Da war ja auch dieses Star Wars 1313, was sehr, Ja. ja, sah relativ gut aus, ja. Ja, wobei man sagen muss, dass da, es gab, also theoretisch ist es so, es gab keine offizielle Bestätigung bislang, wie es ist. Theoretisch haben alle gleich gedacht, okay, damit ist alles gegessen. Es gab schon davor Gerüchte, dass 1313 nicht mehr kommen wird. Ja. Allerdings hat jetzt sich wohl ein ehemaliger LucasArts-Mitarbeiter geäußert und gesagt, es wäre wohl noch nicht komplett geklärt, ob das tatsächlich jetzt gestorben ist oder nicht. In jedem Fall wird natürlich das Team, was bislang daran gearbeitet hat, nicht mehr weiter daran arbeiten, was natürlich letztendlich für manch einen schon zwangsläufig den Tod bedeutet, selbst wenn jetzt ein anderes Team weiterarbeitet, das noch Man erinnert da rausbringt. an Duke Nukem Forever. Richtig, also es gibt einige Projekte, bei denen das schon mal so gelaufen ist und so ein kompletter Teamwechsel Mitte der Entwicklung oder wahrscheinlich eher gegen Ende hin tut so einem Projekt selten gut, aber es könnte durchaus sein, dass es noch kommt. Aber so pauschal ja, also erstmal ist natürlich eigentlich das meiste gestorben. Aber wie gesagt, dieses Star Wars 1313, das ja heiß erwartet wurde wohl, das könnte noch eine Chance haben, doch noch zu kommen. Ja, anscheinend wurden jetzt auch gerade, ich habe mich vorhin im Internet noch gesehen, Gameplay-Szenen oder beziehungsweise Material von Battlefront 3, das wollte ich schon Battlefield sagen, Battlefront 3 geleakt, mit dem Hinweis, ja, wenn ihr Lust, wenn es euch Spaß macht, Material zu spielen, anzuschauen, die nie mehr erscheinen wollen werden, viel Spaß. War schon ein Ja. bisschen traurig. Schon traurig. Ich meine, gut, die Battlefront-Serie war auch gerade nicht so wahnsinnig erfolgreich. Nee. Die hatte ihre Höhepunkte, die hat Spaß gemacht. Ich habe den ersten gespielt. Der zweite sollte wohl seine Probleme gehabt haben, den habe ich nie gespielt. Es war ja vom Prinzip her Battlefield im Star Wars-Universum. Was anderes war es ja nicht. Große Massenschlachten, Ego-Shooter-mäßig. Aber ja, also für mich persönlich sowieso super traurig. Ich habe das gelesen, habe gedacht, das kann eigentlich nicht wahr sein, dass tatsächlich LucasArts zumacht. Aber tatsächlich LucasArts ist zu. Wir weinen dem Ganzen ein bisschen hinterher. Aber ja, wie gesagt, man kann es Disney irgendwie nicht vorwerfen, aber so mein Fanherz wird es trotzdem gerne. Wie du schon gesagt hast, es hätte vielleicht andere Firmen gegeben, die so ein bisschen irgendwie auch leicht emotional noch gesehen hätten, dass es eben eine Firma mit 30 Jahren Geschichte ist und die maßgeblich auch an der Entwicklung der Computerspielindustrie beteiligt war. Und hätte vielleicht tatsächlich doch noch versucht, da irgendwas zu retten. Disney war da einfach, ja, der Rotstift, der rein rational gesagt hat, das funktioniert nicht mehr, hat es einfach gestrichen und dann war die Sache durch. Macht mir Disney irgendwie nicht sympathisch, aber naja, Das ist die ist Frage vielleicht auch, auch eine wie andere Sache. sympathisch Disney dir vorher war. Ich meine. Ja, ich habe mich nie groß mit Disney beschäftigt, aber so in den letzten Jahren, ja, hat der Ruf schon ein bisschen gelitten, muss ich sagen, aber ich war, glaube ich, eher indifferent, das war so. Disney halt. Und jetzt ist Disney plötzlich gleich direkt mit einem schrecklichen Ereignis der letzten Jahre in meinem Kopf verbunden. Das ist aber nicht gut. Aber naja, macht wahrscheinlich letztendlich für Disney auch keinen Unterschied. Ja, dann würde ich sagen, von so einer traurigen Nachricht gehen wir gleich über zur nächsten News. Zu einer anderen traurigen Nachricht. Ja, wollte sagen, so richtig, ja, ich wollte gerade schon sagen, es wird dann wieder ein bisschen lustiger, aber ist mir aufgefallen, worum es geht und dann so richtig doch nicht. Wii U wird immer sofort mit lustig assoziiert. Hm. Ja, ja, stimmt. Naja. Wollte ich gerade noch was gegen sagen, aber es wäre Quatsch gewesen. Ja, Wii U sieht nicht so gut aus für die. Erzähl doch mal, was kann man denn sagen? Also die Wii U-Verkaufszahlen, die sind gelinde gesagt mehr oder weniger am Boden angelangt, sowohl in Amerika als auch in Europa, als auch in Japan. Mhm. In Japan verkauft sich momentan im Schnitt knapp über 10.000 Mal pro Woche. Damit liegt die Wii U sogar noch hinter der PlayStation 3, was ja eigentlich auch schon alles sagt. Und selbst der Release von Dragon Quest X für die Wii U, was natürlich kein vollwertiger Dragon Quest ist, sondern ein Dragon Quest als MMORPG, konnte die Verkaufszahlen auch nur verdoppeln, nämlich auf 22.000. Also beileibe gesagt immer noch enttäuschend. In Großbritannien haben sich einige Händler deswegen gedacht, dass sie mal testweise den Preis der Basic-Version von der Wii U mal senken, um zu schauen, ob eine Preissenkung denn was bringen würde. Und im Endeffekt haben die meisten Händler gemeint, dass das wenig gebracht hat. Also das Hauptproblem scheint weiterhin zu sein, dass es einfach keinen guten Software-Support für die Wii U gibt. Es sind ja viele Nintendo-Produktionen in der Arbeit, in der Mache, sind auch schon angekündigt, Pikmin 3, aber wann kommen diese Spiele endlich? Das weiß man eben noch nicht und für die nächsten Monate sieht es ehrlich gesagt auch für die Wii U weiterhin mau aus. Ja. Hinzu kommen jetzt natürlich auch noch für die nicht nähere, aber auch für die ein bisschen fernere Zukunft, je nachdem, wie lange es noch dauert, bis die Next Gen wirklich anfängt, also wahrscheinlich Ende des Jahres, dass sich DICE zum Beispiel zur Wii U geäußert hat, nämlich dass es von DICE keinen Frostbite-Engine-Support für die Wii U geben wird. Ganz einfach deswegen, weil sie sagen, dass sie keine Ressourcen mehr dafür aufwenden wollen, in eine Low-Spec-Konsole zu investieren. Das bedeutet im Endeffekt, dass alle Spiele, die von nun an auch mit der Frostbite-Engine entwickelt werden, wie zum Beispiel Battlefield 4 oder auch Dragon Age 3 oder auch noch weitere nicht genannte EA-Produktionen, garantiert nicht auf der Wii U erscheinen werden. Und um dem Ganzen sozusagen noch den Deckel draufzusetzen, hat sich dann auch noch Epic gemeldet und gesagt, es wird keine Unreal Engine 4 Support für die Wii U geben. Also auch alles, was auf Unreal Engine 4 läuft, kann man gelinde gesagt, es sei denn, ein Entwickler macht sich die Arbeit, es auf einer anderen Engine neu zu entwickeln, wird es auch Sinn macht irgendwo. Wenn überhaupt. Ja. Wird es also auch nichts für die Wii U erscheinen. Das bedeutet natürlich im Endeffekt eigentlich das, was wir eigentlich auch schon von Anfang an gesagt haben, dass es die Wii U sehr schwer haben wird, sobald die Next-Gen-Konsolen rauskommen, einen Teil des Multikuchens abzubekommen. Und so wie es jetzt halt aussieht, wird die Wii U wieder der Vorgänger rein von Exklusivtiteln von Nintendo selbst oder von Third-Party-Entwicklern leben müssen. Und eben dieser Third-Party-Support scheint mal wieder, das muss man bei Nintendo halt mal wieder sagen, relativ schwach auszufallen. Das hat jetzt sogar schon Gerüchte jetzt angefeuert, dass angeblich Nintendo jetzt sogar schon Development-Kits an Third-Party-Entwickler verschenkt. Also nicht mal mehr irgendwie verkauft, sondern glatt verschenkt, um den Support, sagen wir mal, ein bisschen anzukurbeln. Man weiß nicht, was an den Gerüchten dran ist. Traurigerweise kann ich mir sogar vorstellen, dass das wirklich passiert. Ja. Und ja, ich weiß nicht, wie Nintendo das jetzt nochmal umbiegen will. Sie brauchen mehr Spiele in einer möglichst kurzen Zeit. Shigeru Miyamoto, den wir wahrscheinlich alle kennen, ist zwar anderer Meinung, also nicht, dass es nicht an den Spielen liegt, sondern er ist aber der Meinung, dass viele Spiele einfach den Nutzen des zweiten Bildschirms noch nicht verstanden haben, ähnlich wie am Anfang des DS, und dass er hofft, dass in der Zukunft dann viele Spieler sich denken, ohne diesen zweiten Bildschirm funktioniert Spielen einfach wirklich nicht so gut. Bei aller Liebe zu Shigeru Miyamoto, ich bezweifle das dann doch sehr, dass es allein daran liegt, dass der Spieler oder der Konsument das noch nicht verstanden haben. Ich denke wirklich, dass die Wii U oder dass Nintendo sich wirklich überlegen muss, wie oder welche Schiene wollen sie jetzt fahren. Wenn sie in den Core-Markt zurückkehren wollen, ja, weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, was ich ihnen sagen soll. Sie müssten sich halt Exklusivspiele irgendwie an Land ziehen, was schon schwer genug sein wird. Multispiele, da sind die Türen anscheinend schon halb zu. Man weiß natürlich, es gibt natürlich abseits von Unreal 4 und Frostbite noch genug andere Sachen, aber auch da sieht's also meiner Meinung nach nicht ganz so positiv aus. Deswegen, ja, muss man mal schauen. Also allein durch Nintendo-Spiele wird die Konsole mit Sicherheit zwar überleben, aber ich glaube auf gar keinen Fall, dass sie jetzt noch einen großen Marktanteil dann erringen werden kann. Ja, also, ja, wie wir schon vorhin gesagt haben, stimmt definitiv. Also es ist das Problem, dass eine diese Generationskonsole rauskommt, kurz bevor die Next-Gen kommt. Und alles, was man damit automatisch irgendwie assoziiert und verbindet, ist das, was jetzt quasi gerade passiert, ne? Die Entwickler stellen sich auf die neue Konsolengeneration ein, mit der kann die Wii U nicht mithalten, wie von Anfang an absehbar war oder zumindest vermutet wurde. Der Support lohnt sich dafür nicht richtig. Alles, was jetzt noch vorher rauskommt, kriegt noch seine Version für die Wii U. Es gibt noch ein paar Projekte, wie zum Beispiel den Director's Cut von Human Revolution und sowas. Ältere Spiele, die gerade geportet werden für die Wii U. Aber die Wii U ist mit ihrem derzeitigen Standard einfach zu spät dran. Also die Wii U ein Jahr rauszubringen, bevor die neue Konsolengeneration dann kommt. Aber sie ist selbst noch, hält gerade mit der alten Generation mit. Das ist einfach, ja, ein Problem. Zumindest, wenn man den Kernmarkt will. Und das ist ja eigentlich das, was Nintendo so ein bisschen propagiert hat damit, ne? Also, wenn sie unter diesem typischen Casual laufen würde, wie die Wii damals, und mehr in die Richtung gehen würde und auch geadvertised würde vom Marketing, könnte ich mir vorstellen, dass es schon besser funktioniert. Wobei auch da wirklich das Problem ist, und das haben wir auch von Anfang an gesagt, du hast einfach die stärkste Konkurrenz im eigenen Haus mit der Wii, wo wenig Leute sehen werden, warum sie eine Wii U haben wollen, wenn sie eine Wii haben. Und damit setzt sich Nintendo so ein bisschen zwischen alle Stühle. Sie können nicht so richtig den Casual-Markt, weil sie den selbst beherrschen mit der Wii. Der Hardcore-Markt fällt für sie gerade raus. Ist, ne, jetzt zwei große Engines, die für viele Spiele benutzt werden, in der nächsten Generation vor allem auch, haben jetzt schon angekündigt, dass sie auf der Wii U nicht laufen werden. Sodass es letztendlich quasi bedeutet, ja, keins der Spiele wird für diese Konsole kommen. Es ja, läuft einfach alles gerade nicht so richtig rund. Und ich glaube auch, wie du das schon gesagt hast, nicht daran, dass es tatsächlich an dem fehlenden Verständnis der Käuferschaft für diesen Controller mit dem Bildschirm liegt. Ich glaube nicht, dass da irgendwie Leute jetzt davor sitzen und den Kopf schütteln und sich am Kopf kratzen und sagen, ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Und dann in zwei Monaten entdecken, oh, das ist es, ist ja super. Ich glaube, dass der Zug ist abgefahren. Ja, läuft einfach gerade nicht so richtig gut. Also Casual-Markt. Da müssen sie eine größere Unterscheidung zu Wii, glaube ich, haben. Und der ist auch sowieso schon überfüllt von der Wii selbst. Und der neuen Wii Mini. Und der neuen Wii Mini, das haben wir das letzte Mal auch schon erzählt, dass das bestimmt so, ja, seine Probleme machen dürfte. Und ja, der Hardcore-Markt, da kommen sie einfach nicht rein, da fassen sie keinen Fuß. Und jetzt haben sie das Ergebnis davon. Schade auf jeden Fall. Also ich ja, finde es trotzdem noch traurig, auch wenn ich kein großer Nintendo-Fan mehr bin und auch keine Wii habe und auch nicht vor, eine Wii U zu kaufen, trotzdem schade irgendwie. Ja, vor allem deswegen... Ich kaufe mir jetzt definitiv keine Wii U nur für Bayonetta 2. Also wenn, dann würde ich mir schon hoffen, dass da noch ein paar Hardcore-Titel kommen, damit es sich vielleicht dann doch ein bisschen lohnt. Aber momentan sieht es halt nicht so aus. So rosig aus. Aber naja, nee. Man weiß ja nie. Vielleicht einmal mal die E3 abwarten, vielleicht haut der Nintendo noch irgendwas. Klar, natürlich, kann sich auch jederzeit noch ändern. Also muss man jetzt erstmal... Also ganz abschreiben würde ich es jetzt noch nicht. Es sieht auf jeden Fall aber nicht gut aus. Ja, richtig. Auf jeden Fall ist es kein sehr rosiges Zukunftsbild, was sie da zeichnet. Aber genau, ganz abschreiben darf man, sollte man sie noch nicht. Ja, dann würde ich sagen, zur nächsten News übergehen. Ja, eine neue Plattform von Valve quasi. Also der wieder Early mal Access. Merlin im Fanboy-Modus. Ja, diesmal nicht ganz so. Greenlight war, fand ich, noch uneingeschränkt awesome. Diese Early Access, da sehe ich so Probleme. Erstmal zusammengefasst, vom Prinzip her ist es so, wie Joe das vorhin schon gesagt hat, man kriegt... Einfach über dieses Early Access hat man die Möglichkeit, beziehungsweise haben Entwickler und Publisher die Möglichkeit, ein Spiel schon vor der eigentlichen Version, die im Laden stehen würde, der letzten Version, der Goldmaster quasi, das Spiel den Fans zugänglich zu machen. Vom Prinzip her wie mit einer offenen Beta. Allerdings mit dem Unterschied, dass halt eben eine offene Beta sich nur für gewisse Modelle, hauptsächlich zum Beispiel MMOs, eignet und die wenigsten Hersteller eigentlich eine offene Beta für ein normales Spiel machen. Und dass man eben das Spiel... schon bezahlen muss. Das heißt also, man kann das Spiel, es gibt auch welche, die Free-to-Play sind, aber die meisten, die derzeit im Early-Access-System drin sind, muss man bezahlen. Man kauft sich das Spiel logischerweise für einen reduzierten Preis, als es letztendlich später bei der Veröffentlichung kosten wird und kann dann ab jetzt schon spielen, eine frühe Version, wahrscheinlich vor der Beta sogar, in den meisten Fällen, hat dabei auch direkten Austausch mit den Entwicklern. Also die Entwickler haben die Möglichkeit, direkt irgendwie auf die Fans zu hören. Es gibt eine sehr, sehr direkte und einfache Möglichkeit für die Fans, den Entwickler zu kontaktieren. Und vor allem durch Steam natürlich hat der Entwickler die Möglichkeit, sehr schnell live Patches aufzuspielen, sehr schnell Fixes zum Beispiel zu machen. Wenn es irgendwie, wenn jemand einen schwerwiegenden Bug entdeckt hat, kann der Publisher das sofort fixen und quasi den Patch aufspielen und dann läuft das Spiel schon so weiter. Vom Prinzip her also wie eine, ja, wie einfach eine Beta, ein bisschen privater in dem Sinn, dass man direkteren Kontakt mit den Entwicklern hat, aber eben auch mit dem, sagen wir jetzt mal, Nachteil, dass man für eine Beta normalerweise nichts bezahlt und man hier halt schon einen Teil des Spiels bezahlt. Das ist an sich jetzt ja grundlegend keine schlechte Idee um jetzt erstmal quasi ja auf die Grundidee einzugehen, dass es eben einfach nur darum geht, einen frühen Access quasi zum oder einen frühen Zugang zu dem Spielmaterial, Spielinhalten zu bieten und dafür gleichzeitig quasi Feedback von den Fans zu kriegen. Ich finde es noch ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl, es könnte sein, dass da so manch einem, der das gerne nutzen würde, so ein bisschen das Bewusstsein dafür fehlt, was das genau bedeutet. So eine Pre-Beta-Version zum Teil von den Spielen läuft selten 100% stabil. Deswegen ist es ja auch Pre-Beta. Richtig, genau. Deswegen ist sie auch noch nicht im Laden und deswegen gibt es auch noch keine normale Beta oder eine Demo oder sowas, weil eben große Teile des Spiels noch nicht im finalen Zustand sind. Das heißt, es werden sich ständig Sachen verändern. Es können sich auch grundlegende Sachen verändern. Balancing, nicht direkt am Spielinhalt und Gameplay logischerweise, aber es kann schon grundlegende Änderungen geben, die Spielerfahrung komplett verändern. Und man spielt halt eben ein unfertiges Produkt. Das heißt also, da kann vieles schiefgehen, es kann sich regelmäßig aufhängen, es kann nicht sehr stabil laufen. Das sind alles Sachen, glaube ich, die damit einhergehen und man bezahlt halt, als bestes Beispiel würde ich jetzt mal Arma 3 anführen, das ist so der größte Name, glaube ich, der derzeit im Early Access drin ist. Arma 3 bezahlt man 25 Euro. Man kann jetzt sagen, okay, 25 Euro, dafür kriege ich ja letztendlich auch das volle Spiel und ne, kann es jetzt schon spielen, ist natürlich ganz gut. Andererseits ist, glaube ich, das Problem, dass man eben schwer einschätzen kann, wie das Spiel letztendlich wird. Wenn man jetzt denkt, Arma 3 wäre was für mich, weil mir zum Beispiel Arma 1 und 2 gefallen haben, dann heißt das nicht zwangsläufig, dass Arma 3 auch was für einen ist. Es gibt ja durchaus ne, diese Möglichkeit und auch durchaus ja, diese Spiele in der Spielegeschichte, die dann auch im Laufe ihrer Franchise sehr mit sich gebrochen haben. Es gibt auch genug Leute, mir inklusive, und ich glaube, es kennt jeder Spieler, der den ersten Teil von der Serie gespielt hat und den zweiten nicht mehr mochte. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Spiel genauso wird, wie man es will. Und man hat eben keine Möglichkeit vorher, also zu einem Pre-Beta-Status oder auch selbst in einem Beta-Status, zu wissen, wie das Spiel letztendlich wird. Und darauf basierend dann eine Entscheidung zu treffen, ob man das jetzt schon kaufen möchte im Voraus oder nicht, kann schwierig werden. Also das ist an sich eine coole Idee. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie gut es letztendlich funktioniert. Es gibt derzeit kein Spiel für mich da drin, was wirklich interessant wäre. Deswegen habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert. Werde da in Zukunft aber natürlich ein Auge drauf haben. Ich bin mal gespannt, was da letztendlich draus wird, wie sich das entwickelt. Also für die Entwickler an sich ist natürlich super. Haben auch schon einige gesagt, sie finden das total klasse. Es ist halt klar praktisch. Kriegen während der Entwicklung schon ein bisschen Geld und kriegen vor allem auch gute Tipps im Zweifelsfall und umsonst Beta-Tester, die halt eben Bugs rausfiltern und sowas. Win-Win-Situation für die. Wie es für die Spieler ist, finde ich schwierig, weiß ich noch nicht so genau. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es wirklich eine reine Win-Win-Situation ist. Also ich glaube, du kannst dir damit auch ein paar Spieler wirklich vergrauen, wenn, ach so, ja. Wenn einfach sozusagen, ich meine, die Leute, die da ja im Early Access drin sind, die bleiben ja nicht stumme Beobachter, sondern werden wahrscheinlich auch ihre Erfahrungen dann nach außen geben. Und ich sehe da auch eine gewisse Gefahr drin. Also wenn du kannst zwar noch relativ viel verändern, aber wenn schon relativ viel, sag ich mal, Bad Publicity dann aus diesem Early Access heraus rausgekommen ist, kann das schon, ja, relativ viel Image von deinem Spiel gekostet haben. Also. Ja, das stimmt natürlich. Ich glaube, es ist auch wirklich mit Vorsicht zu behandeln. Und es bleibt aber wirklich abzuwarten, ob jetzt auch wirklich, also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber wirklich richtig große Titel dieses Early Access nutzen werden. Das glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Also ich glaube, das ist dann den meisten dann vielleicht dann doch ein bisschen entweder zu hohes Risiko oder man möchte sich auch einfach gar nicht so sehr im Entwicklungsprozess mit der Community auseinandersetzen. Was jetzt auch nicht unbedingt schlecht sein muss, wie wir das ja auch schon mal bei Kickstarter hatten, glaube ich, die Diskussion. Ja, das ist so ein grundlegendes Problem, das ist natürlich richtig, was du da ansprichst. Also grundlegend ist natürlich das Problem, wie sehr erlaube ich auch der Community Einfluss auf meine Entwicklung zu haben. Ich meine, in einem Beta-Status oder kurz vor der Beta ist es jetzt nicht so, dass die Community sagen könnte, uns gefällt nichts an dem Spiel, ja, bitte krempel das Gameplay um. Also dafür ist dann auch schon zu spät, sodass halt der Einfluss sowieso grundlegend nicht so wahnsinnig, ne, wahnsinnig groß ist. Aber auch da können natürlich noch Entscheidungen gefällt werden, die letztendlich, positiv oder negativ sich aufs Produkt auswirken. Aufgrund eines relativ kleinen Marktanteils und aufgrund einer relativ kleinen Nutzerschaft quasi. Ich traue den meisten Entwicklern eigentlich einen guten Umgang mit zu. Ich denke, es werden auch Entwickler sein, die diesen Early Access nutzen, die wissen, dass in ihrer Beta schon die Sachen meistens so grundlegend so laufen, wie sie letztendlich laufen werden und sollen, wo einfach schon vieles funktioniert oder zumindest in einem halbfinalen Status ist, sodass es da eben nicht keine großen Veränderungen mehr gibt, sodass es da nicht eben Fans gibt, die das anfangen zu spielen, das finden es dann zu einem Zeitpunkt super, dann kommt der nächste Patch, die finden es scheiße, kommt der nächste Patch, die finden es wieder super. Aber da muss ich auch sagen, hat Valve das eigentlich ganz gut gemacht, also gerade auch in der Dokumentationsseite, wo man eben FAQ dazu hat. Zu dem Early Access System sagen sie auch klipp und klar, bitte guckt euch zum einen die Store-Page an, wo ganz klipp und klar gesagt wird, was ne, das Spiel ausmacht zu dem derzeitigen Standpunkt, wo sie hinwollen. Es gibt auch zu jedem Spiel Screenshots und Videos, das ist glaube ich Voraussetzung zum Early Access Modell, sodass man sich zumindest einen Teil des Spiels schon mal ein bisschen angucken kann. Und vor allem gibt es eben eine Patch-Historie, in der ganz klipp und klar gesagt wird, was wann wo verändert wurde. Und ich glaube, das gerade ist wichtig. Und ich weiß eben, dass, wie gesagt, ich sehe da so ein bisschen die Gefahr, dass da vielleicht Leute ein bisschen, ja, unbedarft rangehen und dann im Zweifelsfall verschreckt werden. Es gibt, ne, nicht jeder möchte sich so eine Patch-Historie durchwühlen, aber es ist im Zweifelsfall sehr wichtig. Ja, gerade wenn in einem Patch eben eins der Key-Features, das in der Beschreibung noch drin ist, vielleicht geändert wurde, dann muss man eben die Patch-Historie lesen, wenn das gerade aktuell passiert ist. Ist halt ein Spiel in der Entwicklung. Da ändern sich halt viele Dinge noch, da muss man mit rechnen. Ich finde es, also ja, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Man muss ja erstmal abwarten. Es ist gerade erst live gegangen, es gibt erst seit einigen Wochen. Wie gesagt, es gibt, ich glaube, 20 Spiele oder sowas, die gerade im Early Access sind. Man kann noch nicht viel dazu sagen. Ich bin auf jeden Fall nicht durchweg begeistert. Einfach, weil ich auch glaube, dass das einige Probleme verursachen kann. Warten wir jetzt mal ab, was da wird. Sobald es ein Spiel gibt, das mich interessiert, werde ich, denke ich, zugreifen. Ich weiß ja im Normalfall eigentlich immer schon vorher, ob ich so ein Spiel wirklich auch haben möchte. Und es ist meistens auch relativ sicher, dass es mir dann auch gefällt eigentlich. Und hat bislang immer ganz gut funktioniert. Von daher gehe ich davon aus, wenn ich mir dann ein Spiel hole und mich da genug vorher informiere, dann ist es auch eins, das ich haben möchte. Und dann gucke ich mir das mal halt einfach an, live, wie das letztendlich funktioniert. Grundlegend, die Idee ist cool. Umsetzung ist eigentlich ganz okay. Wie es letztendlich funktioniert, bleibt abzuwarten. Müssen wir mal schauen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zu unserer kleinen Spielübersicht. Ja, 5 Wochen Pause und es sind doch so einige Spiele angekündigt worden. Wir haben natürlich nicht alle genommen wieder. Wir haben uns natürlich die größten Namen rausgesucht, weil das wäre sonst wirklich ein bisschen zu viel. Aber es sind trotzdem, was haben wir, 6 oder 7 Spiele auf der Liste, ne? Es wäre sonst auch lustig geworden. Entwickler XY entwickelt noch ein Spiel für iOS und es kommt noch das Spiel für Android. Joe, was sagst du dazu? Pff, interessiert mich nicht mehr. Was sagst du? Ja, mich auch nicht. Okay, gut, weiter. Hast du ein iPhone? Nö. Du? Nö. Nur die wichtigsten wirklich. Aber das sind, wie gesagt, auch eigentlich genug. Aber ich würde sagen, ja, leg mal los, Joe. Soll ich loslegen? Ja, leg du mal los. Oder soll okay. ich loslegen? Ich kann auch loslegen. Und zwar, ja, vielleicht sogar in unserer Übersicht vielleicht der größte und wichtigste Titel. Nämlich Konami und Hideo Kojima haben Metal Gear Solid 5 angekündigt. Oh ja. Ich persönlich bin ja kein großer Metal Gear Spieler, ganz einfach, weil ich mit dem Stealth-Genre nicht so viel anfangen kann, aber natürlich ist jedem oder mir auch Metal Gear Solid ein Begriff. Und der 5. Teil der Serie, der soll aus, ja, das ist am Anfang ein bisschen verwirrend, soll aus 2 Spielen bestehen, die zusammen Metal Gear Solid 5 ergeben, nämlich Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes und Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Ground Zeroes soll dabei sozusagen der Prolog von Metal Gear Solid 5 sein und soll auch gesondert erscheinen, während Phantom Pain dann das Hauptspiel darstellen soll. Es wird für die PS3 und für die Xbox 360 erscheinen, also noch für die Current Gen. Ein Release-Termin ist noch nicht bekannt, aber man kann wohl davon ausgehen, dass es wohl einer der letzten, wenn nicht sogar der letzte große Current Gen-Titel wird. Interessant fand ich, dass Metal Gear Solid 5 ein Open-World-Spiel sein soll. Man soll sich also mit Snake relativ frei in einer Welt bewegen können. Wie genau, wie groß dieses Open World ist, wie genau das funktionieren soll, dazu gibt es leider noch nicht so viele Informationen. Es gab schon einen Trailer, einen 5-minütigen, der, ja, Kojima-typisch sehr gut aussah. Also bei der Inszenierung braucht man sich wahrscheinlich gar keine Sorgen zu machen, was Metal Gear Solid 5 angeht. Das Einzige, was ein bisschen schutzig gemacht hat, ist, dass Konami nicht mehr auf die Dienste von David Hayter als Sprecher von Solid Snake zurückgreifen möchte, weil man anscheinend ja ein bisschen Wandel oder Wechsel oder ein bisschen Change haben möchte. Ganz begeistert war David Hayter davon nicht. Er hat sich schon im Internet öffentlich darüber ausgelassen, dass er es gar nicht ertragen kann, dann eine andere Stimme als Snake zu hören. Ich bin von dieser Entscheidung von Konami ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht und ja, sehe ehrlich gesagt auch nicht so wirklich einen Sinn darin. Ich finde es auch ganz komisch. Also grundlegend, ich bin auch kein großer Metal Gear Fan. Ich habe ja 1, 2, 3 Spiele aus der Serie schon gespielt, irgendwann mal, aber es ist jetzt irgendwie nichts, was ich jetzt gerade heiß erwarte oder sowas. Natürlich trotzdem ein Riesentitel. Aber das fand ich auch wirklich verrückt, gerade weil eben bei den Fans. Also ich meine, es gibt ja selten mal der Fall, dass die Fans den Synchron, also wirklich fast alle Fans den Synchronsprecher kennen hinter einer Stimme. Und David Hayter ist halt so ikonenhaft verbunden mit Snake, dass, glaube ich, jeder Metal Gear Fan weiß, wer Snake spricht. Und die alle Leute kennen diesen Typen. Der ist auch sowieso so eine kleine, ne? Das ist ja so ein bisschen so ein Nerd-Favorite quasi, weil das auch einfach ein cooler Typ ist. Den auch bestimmt einige Leute schon auf Conventions so getroffen haben. Einfach echt ein lustiger, cooler Kerl. Also, dass man den quasi da jetzt rausnimmt, ob das wirklich eine gute Entscheidung war? Ich habe auch gleich von Anfang an gedacht, also hätte man jetzt gleich eine Begründung gehabt und gesagt, hey, wir, zum Beispiel, sie spielen Prequel und wir spielen sehr jungen Snake und da passt aber die Stimme nicht zu. Hätte man ja alles begründen können. Aber tun sie nicht. Sie sagen einfach, nö, wir wollen etwas andere Richtung machen. Und der neue Snake sieht aus wie der alte Snake. Pff. Also ob das so ein richtig guter Move ist, weiß ich auch nicht. Ich meine, ganz ehrlich, manch einer von euch wird das vielleicht auch kennen, wenn man sich so die ersten Filme der großen Hollywood-Stars anguckt, auf Deutsch, dann kann es ja schon mal sein, dass zum Beispiel früher, ne, Tom Hanks von irgendjemandem gesprochen wurde, ja, in seinem ersten großen Film, und im nächsten Film wird er von jemand anders gesprochen, der dann auch den Rest der Zeit die Synchro macht. In Videospielen gibt es ja immer Synchro, zwangsläufig quasi. Man verbindet einfach diese Person mit dieser Stimme. Tom Hanks kennt man als Tom Hanks, auch mit seiner Stimme im Deutschen. Wenn da jetzt plötzlich jemand anders den synchronisieren würde, würde man denken, hä? Man würde dich wiedererkennen. Das würde einem sofort so einen Bruch geben. Und ich glaube, so ähnlich wird das da auch sein. Also ich finde das auch ganz komisch, ehrlich gesagt. Aber gut, bleibt abzuwarten, wie das letztendlich wird. Vielleicht wird es auch ein ganz fantastischer Sprecher. Vielleicht ist es wie Phil Collins und Peter Gabriel und die klingen aber beide gleich. Wir warten was mal ab. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde es auch eine sehr komische Entscheidung irgendwie. Muss ich auch sagen. Ja, dann gehen wir über gleich zum nächsten, würde ich sagen. Batman Arkham Origins. Die neueste Installation quasi der, sagen wir mal, Batman-Franchise, die sich in den letzten 2 Jahren mit, ja, Franchise ist ein bisschen übertrieben, aber immerhin gibt es 2 Spiele und das gehört ja auch mit dazu. Man könnte das die Arkham-Franchise nennen. Arkham-Franchise, ja, das macht wahrscheinlich Sinn, stimmt, die Arkham-Franchise. Namentlich Arkham Asylum, Arkham City und jetzt Arkham Origins. Wie man schon vermuten kann, ist Arkham Origins ein Prequel und wird aber trotzdem quasi in derselben Welt dieselbe Art von Batman, selber Grafikstil und sowas spielen wie die beiden Vorgänger, die ja Arkham Asylum, glaube ich, war halbwegs erfolgreich, Arkham City wird ziemlich erfolgreich, vor allem beide Spiele Kritikerlieblinge. Ich habe Arkham Asylum gespielt, fand den auch richtig cool, Arkham City bin ich noch nicht zugekommen, steht aber auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste. Sieht auf jeden Fall cool aus. Ich glaube, das größte Problem ist, was die meisten Fans so haben, dass eben das ehemalige Entwicklerstudio, ich nehme es jetzt schon vorweg quasi, das Entwicklerstudio, das für die beiden Arkham-Spiele bislang verantwortlich war, Rocksteady, ist nicht mehr verantwortlich für das nächste, für das Arkham Origins. Das macht das Montreal-Studio. Und ich glaube, das ist so deswegen sind, glaube ich, das, was ich bislang gelesen habe, die meisten Fans so ein bisschen, ja, unsicher, was da jetzt letztendlich draus wird. Also das erscheint wahrscheinlich auch noch für Current Gen, oder? Das erscheint noch für Current Gen. Ich glaube, sogar Wii U ist sogar mit inbegriffen. Sicher? Das weiß ich gerade nicht, habe ich nicht gelesen, aber kann gut sein, dass Wii U mit inbegriffen ist, ja. Ja, das erscheint noch für diese Gen. Und es heißt wohl, oder beziehungsweise wird vermutet, die meisten Gerüchte sagen, Rocksteady arbeitet gerade an einem weiteren Arkham-Spiel, beziehungsweise an einem weiteren Batman-Spiel auf jeden Fall, eben für die Next Gen, und da das ein größeres Projekt ist, aber sie jetzt noch, ne? Ja. So ein bisschen das Ganze melken wollten, haben sie nochmal eins dazwischen geschoben. Ja, ich denke, das ist so ein bisschen ähnlich wie bei Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, so ein bisschen. Es macht so den Eindruck, also es gab auch schon Leute gesagt, klipp und klar, die Kritik geäußert haben, mir gefällt nicht, also vielen Leuten hat es gefallen, dass eben diese Arkham-Franchise, sagen wir jetzt mal, eben nicht dieses jährlich grüßes Murmeltier-Ding ist, wie Call of Duty, wie Assassin's Creed, das immer zu Weihnachten neuer Titel erscheint, sondern dass es eben unregelmäßig war, größere, komplexere Spiele, und dass man sich quasi mehr Zeit dafür genommen hat und dass sie jetzt ein bisschen die Angst haben, dass es so ein bisschen ist, wie das bei Call of Duty ja auch so war, wo es eben zwischen Treyarch und Infinity Ward aufgeteilt wurde, abwechselnd, damit genug Zeit ist, um auch ein Spiel zu entwickeln von jedem Studio, dass die abwechselnd ein Call of Duty rausgebracht haben. Dass es jetzt quasi vielleicht so eine parallele Franchise geben wird, die eben von einem anderen Studio kommt, nicht von Rocksteady, und Rocksteady halt quasi nebenher trotzdem weiterentwickelt. Kann ich durchaus verstehen, wäre ich mir nicht so ganz sicher, ob das tatsächlich der Fall ist. Ich habe eher das Gefühl, es ist nochmal, bevor die Generation vorbei ist, einfach nochmal die Technik nutzen, weil dasselbe Grafikgerüst sein wird, garantiert, und einfach nochmal ein Spiel raushauen, während es eben halt noch ein bisschen dauert, bis das nächste von Rocksteady kommt. Und Warner Brothers da einfach wahrscheinlich Geld verdienen möchte. Von daher, ja, würde ich mir jetzt nicht so große Sorgen machen. Es bleibt halt abzuwarten, wie gut das Spiel letztendlich wird, wenn es nicht von Rocksteady kommt, aber andererseits traue ich denen das auch auf jeden Fall zu, dass Warner Brothers Montreal Studio da einfach auch ein gutes Spiel draus zu machen. Ist ja gut vorgemacht worden. Also, ich denke, das passt schon. Nächstes Spiel. Ich wieder? Das wurde noch angekündigt. Ja, mach du mal wieder. Okay, vielleicht eines der am meisten erwartesten Spieleankündigungen vor der PAX dieses Jahres war, dass Blizzard angekündigt hat, einen neuen Titel zu präsentieren. herausgekommen ist dabei Hearthstone Heroes of Warcraft, ein Free-to-Play-Kartenstil, ein bisschen im Stile von Magic the Gathering. Ich glaube, ich würde nicht übertreiben, wenn ich sage, dass die Spielergemeinschaft nach dieser Ankündigung erstmal die Response ein bisschen underwhelming war. Ich glaube, alle haben sich dann doch irgendwas anderes von Blizzard erwartet als ein Free-to-Play-Kartenspiel. Mir inklusive, aber nun gut. Ja. Ich habe jetzt die Ich habe mir ein paar Gameplay-Videos angeschaut, so richtig verstanden habe ich das System noch nicht, auch wenn es nicht kompliziert zu sein scheint. Aber es wurde einfach noch, ich habe mir einfach nicht die Zeit genommen, das komplette Gameplay-Video anzuschauen. Es soll aber anscheinend wirklich sehr leicht zugänglich sein. Also jeder, der es schon gespielt hat, also der es anspielen durfte, hat gemeint, nach ein paar Runden bist du sofort drin. Also es soll anscheinend sehr leicht zugänglich sein. Soll auch super viel Spaß machen. Die Eindrücke, die ich jetzt gelesen habe, sagen alle, waren eigentlich alle überwiegend positiv. Die meisten Tester haben dann gleich gemeint, ja, jetzt haben sie voll Bock, sich gleich ein eigenes Deck zu bauen. Und als jemand, der auch schon mal früher oder auch immer noch so ein bisschen gerne solche Kartenspiele spielt, wie zum Beispiel Magic, kann das auch relativ gut nachvollziehen. Ich glaube auch, dass es durchaus Potenzial hat, Spaß zu machen. Ist natürlich klar, dass man sich von Blizzard vielleicht dann doch ein bisschen etwas größeres, ambitionierteres Projekt erwartet hat, aber letztendlich, ja, glaube ich, ist es durchaus möglich, dass ich mich davon auch angesprochen fühle, und wenn es eh Free-to-Play ist, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also ja, ich werde es mir definitiv auch angucken. Also ich bin der Meinung, dass es halt eben mit diesem Warcraft-Backdrop, das ist so das eigentlich das Einzige, was mich daran wirklich ein bisschen enttäuscht hat, so. Ohne jetzt zu erwarten, dass ich natürlich für so ein alles Trading-Kartenspiel eine komplett neue Welt entwickelt. Aber Warcraft wirkt für mich auch so ein bisschen plakativ, es ist halt Blizzard. World of Warcraft ist halt das mit Abstand erfolgreichste MMO des Universums und damit auch das erfolgreichste Spiel des Universums, wenn man jetzt einfach nur rein das Geld anguckt, was es verdient hat. Warcraft 3 ist halt, ne, definitiv so das, ja, definierende Blizzard-Spiel. Mehr, glaube ich, noch als Diablo 3 zum Beispiel. In den letzten Jahren zumindest. Und ja, es ist halt dann Warcraft so. Also grundlegend klar, am Anfang habe ich auch gedacht, wow, neue IP, und da hätte jetzt alles kommen können. Vor allem, weil ja auch davor schon gesagt wurde, wir bewegen uns ein bisschen aus unserer Comfortzone, wir versuchen mal ein bisschen was anderes zu machen. Dann denkt man natürlich, okay, Blizzard produziert einen Third-Person-Action-Shooter. Oder sie machen, sie könnten ja alles, ja, Mögliche machen. Außerhalb ihrer Comfortzone ist außerhalb, ja, Action-Hack-and-Slay, wie Diablos ist, und RTS und halt MMO. Ich meine, da bleibt noch recht viel Genre übrig. Ja, also da hätte einiges kommen können. Ja, so ein Rennspiel wäre ja auch wieder ganz cool gewesen von Blizzard. Ja, oder was ich was. Oder sie hätten nochmal rausgehauen, ne, wir machen doch StarCraft Ghost, was jetzt kein neuer, ne, in dem, ja, Sinne kein richtig neuer IP gewesen wäre, aber trotzdem. Es war im ersten Moment so, alle waren mega gespannt, oh wow, jetzt kommt's, und dann ist es ein Free-to-Play-Kartensammelspiel, was eher wie so eine Nebenentwicklung und so ein Spin-off von Warcraft wirkt. Ja, kann man schon enttäuscht sein. Ich hab's mir jetzt auch schon angeguckt und ich muss auch sagen, es sieht eigentlich ganz lustig aus. Ich bin auch großer Fan von Magic, hab das schon immer gespielt, also nicht immer, aber spiele schon lange Jahre Magic, auch heute immer noch, ne? Wir sitzen hier auch, ja, ab und an mal. Hab da schon Bock drauf, auf jeden Fall, ich werde es mir auch angucken, aber es war, glaube ich, ja, einfach ein bisschen unspektakulär dafür, dass es halt die neue IP von Blizzard wird und dann ist halt ein Sammelkartenspiel. Geht irgendwie nicht so richtig zusammen im ersten Moment, aber ja, trotzdem sieht ganz cool aus auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir gleich zu etwas anderem, das irgendwie so ein bisschen, ja, das war wiederum unerwartet, aber dafür hat das für mich einen riesen Impact, wahrscheinlich für den Rest der Welt nicht, aber es wird ein neues Might & Magic geben, und zwar kein Heroes of Might & Magic, was ja die meisten heutzutage mit Might & Magic verbinden, sondern eins der Might & Magic RPGs, mit dem Might & Magic eigentlich groß geworden ist damals. Das letzte RPG in der, ja, Might & Magic Serie ist 10 Jahre alt, ist also schon wirklich eine lange Weile her, ist aber mit der 10. Installation jetzt, das letzte war eben das 9., eine sehr weit zurückreichende RPG-Franchise, die es schon in den Anfängen der Computerspiele-Ära quasi gab. Und was mich ehrlich gesagt daran am meisten begeistert hat, war ich so, naja, neues Might & Magic, weiß ich nicht. Und dann habe ich mir angeguckt, was für ein Might & Magic es ist, und dachte ich, oh Gott, ist das fantastisch. Denn es ist tatsächlich einfach ein altes Might & Magic. Und das macht mich so glücklich. Die Tagline ist auch Old School, New Rules. Also alte Schule, neue Regeln. Und es sieht tatsächlich genauso aus wie ein altes Might & Magic. Ich meine, das war früher halt ein Taktikspiel aus der Ego-Perspektive. Gab's meines Wissens nach nur in der Might & Magic-Serie. Und ich, ja, nee, doch, das ist gelogen. Das Schwarze Auge hatte auch so ein paar schöne Rollenspiele in der Richtung. Aber es ist auf jeden Fall sehr selten, auch recht schnell ausgestorben. Und es ist aber in dem jetzigen Spiel wieder genau dasselbe. Ego-Perspektive, Vier-Mann-Truppe, taktische Kämpfe. Sieht ehrlich gesagt extrem cool aus für jemanden wie mich, der die alten Spiele kennt. Nach modernen Standards, glaube ich, wird das die wenigsten Leute wirklich ansprechen. Aber ist mir auch egal. Ich find's ultra cool, dass sie wirklich einfach, ja, das neu aufsetzen und das aber genauso machen wie früher. Kommt von Ubisoft. Ich glaube, der Release-Date ist auch gar nicht mehr so lange hin. Also es kommt auf jeden Fall noch 2013. Wirklich, ich bin durch und durch begeistert. Ich glaube, ich werde da relativ alleine dastehen. Und das ist auch so eins auf dieser Liste, was, glaube ich, niemand damit aufgenommen hätte. Aber ich wollte es dringend drin haben, weil ich, ehrlich gesagt, total gehypt bin. Mal gucken, was draus wird. Aber ich finde es extrem cool. Nennt sich Might & Magic 10 Legacy. Wir werden natürlich auch Links mit reinpacken. Guckt euch das auf jeden Fall mal an. Sehr klassisches RPG. Ich bin super begeistert. Und dir ist wahrscheinlich egal. ja. ja. Erscheint sowieso wahrscheinlich wieder nur für den PC, oder? Gute Frage. Das kann ich dir jetzt gerade nicht mehr genau sagen. Ich glaube, es erscheint auf jeden Fall für den PC. Aber ob es auch für die anderen Konsolen erscheint, das weiß ich nicht. Ich glaube, es interessiert mich aber nicht. das interessiert mich wahrscheinlich eh nicht. Ist ja wahrscheinlich egal. Ja, also ich bin ja, ist auch wie gesagt verständlich. Also wäre jetzt auch nicht so, dass ich mich dafür begeistern könnte, wenn ich nicht die alten Spiele gespielt hätte. Ich meine, ist ja auch nicht so, dass das, was ich jetzt als nächstes vorstelle, wirklich jeden interessieren will. Ich glaube, das interessiert sich auch fast niemand dafür. ja, schieß los. Nämlich Square Enix hat Dragon Dragoon 3 oder auch anders bekannt Drakengard 3 für die PlayStation 3 angekündigt. Ja. Das wird wahrscheinlich nur einigen wenigen Leuten ein Begriff sein. Drakengard 1 und 2 erschienen damals auf der PlayStation 2. Es war so eine Art, ja, es war ein Action-Rollenspiel, bisschen eine Mischung aus Lair, also wo man auf Drachen gekämpft hat, und Dynasty Warriors, wo man sich alleine durch riesige Armeen kämpft. Waren jetzt nicht die besten Spiele, jetzt auch bestimmt nicht wertungstechnisch, sowohl weder wertungstechnisch noch von der Spieler-Response her waren es die besten Spiele. Aber warum mich Drakengard 3 trotzdem interessiert, es wird von Axis Games entwickelt, die auch schon Deadly Premonition entwickelt haben. Einigen wird das bekannt sein als kleiner Horror-Geheimtipp auf den Konsolen. Technisch ziemlich kacke, aber Atmosphäre ziemlich geil. Und was mich besonders interessiert, ist, dass sowohl der Director Yoko Taro als auch der Komponist des Soundtracks Keiichi Okabe beide schon an Nier gearbeitet haben, als noch bei Kaviar waren. Und Nier war ja meiner Meinung nach ist der Geheimtipp unter JRPGs dieser Generation gewesen. Sah unglaublich bekackt aus, hatte aber eine super geile Atmosphäre, vielleicht den besten Soundtrack dieser Generation, und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt wird, weil nachdem ich die ersten Screens gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, das Spiel sieht noch hässlicher aus als Nier, was fast schon unmöglich ist, aber es sieht aus wie ein hässliches PlayStation 2 Spiel. Ich muss auch sagen, du hast mir die Screenshot gezeigt, ich muss auch echt sagen, also ja, also PlayStation 2 Grafik, aber in der Generation also da gab's auch ganz komisch. Also es gab sogar schon PS2-Spiele, die besser ausgesehen haben als das. Also man muss nur Final Fantasy 12 sich angucken und das daneben stellen. Ich glaube, so viel schlechter sieht Final Fantasy 12 auf gar keinen Fall aus. Nichtsdestotrotz, ich bin trotzdem sehr gespannt darauf, wenn auch nur vielleicht einfach zu sehen, was der Director daraus macht, wie die Atmosphäre wird, wie der vor allem der Soundtrack wird. Also nicht unbedingt wegen des Gesamtpakets, aber es gibt auf jeden Fall so ein paar Elemente, die mich doch auf jeden Fall sehr interessieren. Deswegen werde ich auf jeden Fall mein Auge drauf behalten. Ja, du hast tatsächlich recht, es ist genau umgekehrt. Das sieht mich jetzt persönlich überhaupt gar nicht. Keinen Bezug zu. Keine Ahnung. Ich meine, von Nier hast du mich schon öfter vorgeschwärmt. Nier kenne ich auch zumindest aus, ne, mal so zu gucken. Aber das war's dann auch. Also ich kann da jetzt sonst auch nichts anderes zu sagen, muss ich gestehen, ja. Aber klingt ja cool auf jeden Fall. Also es sieht wirklich ultra hässlich aus. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, es ist wirklich ganz unmöglich. Vor allem, weil es auf so eine merkt, es sieht nicht so irgendwie retro aus, es sieht einfach nur... Ist einfach nur hässlich. Es sieht einfach aus, als ob jemand gewollt und nicht gekonnt hätte. So ganz verwaschene Bodentexturen, ganz, ganz schreckliche, so die wollen so, haben so Blutflecken auf der Kleidung, wollten sie darstellen, die so pixelig aussehen. Also es ist wirklich zum Teil unverständlich unmöglich. Aber gut, es sind natürlich auch relativ frühe Screenshots, vermutlich mal abwarten, vielleicht wird es noch ein bisschen hübscher. Naja, es soll anscheinend schon 60% fertig sein. Ja, mal gucken wir mal. Man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben. Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus zu diesem Zeitpunkt. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ja, dann noch die letzten beiden Spiele, damit wir durch sind. Wir haben auch schon wieder viel zu lange gebraucht für alles hier. Und zwar einmal noch Company of Heroes 2 und Total War Arena. Company of Heroes 2, da brauchen wir wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Ich meine, Company of Heroes, entweder man mochte es oder man mochte es nicht. Ich persönlich mochte es nicht. Konnte mich da nie groß mit anfreunden. Ich persönlich kannte es nicht. Du kennst es nicht? Nö. Wie kann denn das sein? Du bist doch sogar RTS-Fan. Also, ja, aber... Du bist ein richtiges RTS. Aber. Ja, aber... Ja, gut, stimmt, so Weltkriegsszenario und so. Es ist auf jeden Fall, womit sie ja auch die ganze Zeit durchgehend Werbung macht, das bestbewertete Spiel aller Zeiten. Bestbewertete RTS aller Zeiten. Ist es das? Ist es tatsächlich, ja. Also, so Metacritic und so gedünstet, okay. Ne? Hat die meisten Punkte und besten Punkt gekriegt, was ich völlig unverständlich finde, wenn ich ehrlich bin. Kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich besser war als manch anderes großes RTS. Aber es ist es anscheinend. Sie machen da viel mit Werbung. Und das Sequel wird anscheinend auch heiß erwartet. Keine Ahnung. Mir persönlich, ja, sagt das nicht so viel. Ich habe jetzt schon jemanden, bei dem ich weiß, wenn er die Folge hier hört, wird der sich auf jeden Fall ärgern, dass ich eins seiner Lieblingsspiele hier so runter mache, aber tut mir leid. Und dass ich es nicht mal kenne. Ja, und dass du es nicht mehr kennst. Ja, ist leider so. Und dann noch kurz, ja, wiederum ein etwas, was uns sehr interessiert im Strategiegenre, Total War Arena. Ein Free-to-Play-Spiel in der Total War-Serie von Creative Assembly. Und ehrlich gesagt klingt es ultra cool. Es ist das grundlegende Spielprinzip, also so wie es beschrieben wird quasi, du kannst dir die größten militärischen Führer der Geschichte raussuchen und die in teambasierten Kämpfen gegeneinander antreten lassen. Klingt also quasi wie Skirmish einfach nur, also klingt wie die Kämpfe von Total War ohne die Strategiekarte, also wahrscheinlich nur reines, ne, Menü zum Auswählen der Kämpfe und dann kämpfen. Was mich ehrlich gesagt daran am meisten interessiert und was ich am coolsten finde, ist diese Teamidee. Team gegen Team spielen. Gerade wenn man die Total War Serie kennt, diese riesigen Armeen mit so vielen verschiedenen Verbänden, wenn da, sagen wir mal, ne, wir haben da vorhin schon ein bisschen spekuliert, du spielst mit drei Mann irgendwie, einer hat die Übersicht, einer ist quasi der Commander, der niemanden direkt befehligt, aber eben die Übersicht hat, ein bisschen weiter rauszoomen kann und Feindbewegungen sieht. Einer macht zum Beispiel komplette Infanterie, einer macht sämtliche Schützen und dann muss man halt zu dritt zusammenarbeiten, um diese Schlacht zu gewinnen, stelle ich mir extrem cool vor, muss ich sagen. Also grundlegend coole Idee für ein Spielprinzip, habe jetzt auch schon direkt Leute im Kopf, mit denen das geil spielen könnte. Also Joe und ich werden da bestimmt auch die eine oder andere Partie wagen. Und das als Free-to-Play könnte sehr cool werden. Gerade ist angekündigt worden, wir wissen effektiv nichts darüber, aber grundlegend klingt die Idee super auf jeden Fall, muss man schon sagen. Ja, perfekt. Perfekt, gut, dann sind wir schnell mit unseren Spiele durch. Ja, ich wollte sagen, sind wir schon mit unserer News-Übersicht durch, aber na. Ja, wäre ein bisschen gelogen. Würde ich sagen, dann lassen wir jetzt auch ja keine Zeit mehr verstreichen, sondern gehen direkt über das Hauptthema. Ja, das Hauptthema diese Woche knüpft so ein bisschen an die Hauptthemen der letzten paar Folgen eigentlich und fügt sich da sehr gut ein. Zum einen bisschen knüpfen wir damit an die ja, Retro-Spielwelle, über die wir schon mal diskutiert haben, einfach weil es eben, ja, quasi per Definition eben was mit älteren Spielen zu tun hat, worüber wir heute reden wollen, nämlich Remakes, Reboots und HD-Ports. Aber vor allem auch so ein bisschen vielleicht ein Tie-In zur letzten Woche, wo wir ja schon mal spezifischer über ein Reboot geredet haben, nämlich den Tomb Raider Reboot mit der etwas exzessiven Gewalt. Infolgedessen quasi soll auch Tomb Raider wieder so ein bisschen, ja, Thema sein, aber vielleicht auch eher ein bisschen konzentrieren wir, werden wir uns auf andere Titel, die da ebenso gut reinpassen. In letzter Zeit fällt einem einfach auf und wie gesagt, das haben wir bei der Retro-Spiel-Welle-Folge schon angesprochen, dass immer mehr so ein bisschen Rückbesinnung auf alte Spielprinzipien erfolgt. Bei den Retro-Spielen ging es noch darum, dass einfach diese Prinzipien aufgegriffen werden. Da ging es auch darum, wie die noch heutzutage in die Industrie passen. Heute werden wir ganz spezifisch über Beispiele reden, und zwar Beispiele, bei denen es eben nicht so in diesem Retro-Stil gemacht ist. Oft gibt es ja diese 8-Bit-Indie-Games, sondern Spiele, die eben entweder nur HD geportet werden, was natürlich eigentlich grundlegend das Uninteressanteste jetzt für uns von der Diskussion her ist, weil das ja letztendlich das alte Spiel bloß in neuem HD-Gewand ist. Aber vor allem auch Spiele, die eben geremaked werden oder gerebootet werden, wie zum Beispiel Tomb Raider, wie jetzt Thief gerade. Spiele-Remakes kennen wir auch einige, die in den letzten, ja, Jahren so gekommen sind. Es wird immer mehr sich an alten Spielen, alten Franchises bedient und auch immer mehr, ja, glaube ich, dass das relativ einfache Potenzial erkannt, schnelles Geld zu verdienen. Zum einen mit der Nostalgie der einem Teil der Spieler und zum anderen eben mit dem Namen des Spiels, das zum Teil, ich meine, sowas wie zum Beispiel Tomb Raider, das wird heutzutage jedem was sagen, aber Leute, die erst seit 5 Jahren spielen, haben zahlt noch nie ein Tomb Raider-Spiel gespielt. Entsprechend kann es sich natürlich nur lohnen, den Namen auszunutzen, der jeder im Kopf hat, und ein Spiel zu produzieren für die derzeitige Generation, das dann auch viele Leute spielen wollen, obwohl sie eben die alte Franchise nicht kennen. Und genau das soll halt eben heute unser Thema sein. Vor allem natürlich aus Spielersicht, wir werden auch so ein bisschen auf die Industriesicht eingehen, wie ich gerade schon ein bisschen angeschnitten habe. Es lohnt sich natürlich für Publisher und Entwickler, so eine alte Franchise quasi aus der, ja, Versenkung zu holen. Aber eben auch für uns Spieler. Wie zufrieden sind wir beiden persönlich damit, dass super viel geremaked und gerebootet wird? Ist es denn grundlegend was Gutes für uns Spieler und auch für uns persönlich? Gibt es denn Spiele, die wir gerne noch geremaked sehen würden? Und gibt es vor allem auch Spiele, bei denen wir das gerne nicht hätten? Ich würde sagen, ich steige da gleich mal ein. Wir haben ja letzte Woche schon über Thief geredet und also in der letzten Folge. Und das ist ehrlich gesagt auch so gleich mein erstes Argument dafür, dass man da auch durchaus zwiespältig dem Ganzen gegenüberstehen kann. Weil ich zum Beispiel grundlegend jemand bin, der mit HD-Remakes nicht so viel anfangen kann. Ich brauche nicht unbedingt ein Spiel im HD-Gewand. Manchmal ist es ganz cool, bei Baldur's Gate hat es mich ein bisschen gefreut, auch das Age of Empires 2 Remake werde ich mir bestimmt mal angucken, aber grundlegend ist das für mich eher so eine kleine Dreingabe. Aber im Thief-Falle nachdem ich jetzt bislang so gesehen habe, was sie mit dem Reboot vorhaben, hätte ich ganz gern ein HD-Remake von 1 und 2 anstatt des Reboots, weil ich wirklich einfach nicht so richtig zufrieden damit bin. Und das hat hauptsächlich was damit zu tun, dass eben eine Spielefirma und gerade auch ein Publisher, der sich überlegt, so etwas wiederzubeleben, logischerweise sagen muss, das muss sich für uns auch lohnen. Und damit es sich für uns lohnt, muss es eben ein modernes Spiel werden. Und gerade das, was die Spiele damals vielleicht ausgemacht hat an Charme, an Gameplay, funktioniert heutzutage nicht mehr unbedingt. Zum einen kann es natürlich sein, dass es tatsächlich nicht mehr funktioniert. Oft habe ich einfach das Gefühl, der Publisher denkt, es funktioniert nicht mehr und macht es deswegen anders. Was nicht unbedingt immer richtig ist, muss ich sagen. Aber gerade bei Thief ist das eben auch sowas, dass eben solche Aussagen getroffen werden, auch wenn sie jetzt schon wieder ein bisschen zurückrudern und auch schon wieder gesagt haben, ja, gerade im Lichte auch des Tomb Raider, der Tomb Raider-Kritik zu viel Gewalt, Garrett wird ein Meisterdieb sein, keine Killermaschine, sind ja alles schöne Aussagen, trotzdem ja, kann es durchaus passieren, dass es kampflastiger ausfällt, das Ganze. Und dann ist eben, ja, für mich, ehrlich gesagt, dann macht es für mich keinen Sinn, das zu remaken irgendwie. Also bei einem Reboot habe ich oft das Gefühl, auch bei Tomb Raider das Gefühl, die verlieren eben das, was sie ausgemacht hat. Und was bringt mir ein Remake, wenn es eben nichts mehr mit dem Originalspiel zu tun hat? Du meinst ein Reboot. Ein Reboot, ja. Reboot, Remake, das müssen wir vielleicht sowieso, das hätte ich vielleicht am Anfang machen sollen. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Was ist ein Remake, was ist ein Reboot? Da haben wir vorhin schon sehr ausführlich drüber diskutiert und wir sind uns nicht 100% ja, einig geworden. Wir können nicht klipp und klar sagen, das ist unsere Definition davon. Grundlegend ist es, glaube ich, so, ein Remake bedeutet tatsächlich das Remake eines Spiels. Das heißt also, man nimmt sich schon ein existierendes Spiel und remaket es und erhält dabei einen Großteil des Spiels. Auch wenn man natürlich im Gameplay feilt und das im Zweifelsfall irgendwie in die moderne Zeit portiert und wenn man natürlich ein bisschen an der Atmosphäre schraubt, so erhält man doch grundlegend das Spiel. Bei einem Reboot, und das ist jetzt der schwierigste Begriff, glaube ich, belebt man eine Spiele-Franchise, die es schon mal gab, wieder. Oder neu. Oder neu. Ja, oder definiert sie neu. Genau. Definiert sie neu, genau. Und das ist nämlich das Problem. Dadurch wird es ein sehr weiter Begriff. Bei sowas wie zum Beispiel Thief ist es ein Reboot in dem Sinne, es ist eine Wiederbelebung von einer Spieleserie, die schon lange tot war. Der letzte Thief-Teil kam, glaube ich, 2004 raus. Der dritte war aber schon sehr unter dem Radar. Die ersten beiden Spiele waren noch in den 90ern, sodass man jetzt wirklich eine fast 10-jährige Gap zwischen den Spielen hat, sodass es wirklich ein Wiederbeleben der Franchise ist. Im Falle von Tomb Raider ist es ein bisschen schwieriger, weil das letzte Tomb Raider-Spiel ist 2009, glaube ich, erschienen. Das heißt also, da war die Franchise noch nicht tot und abgeschrieben, da gab es durchaus noch Spiele in der Franchise. Ich meine, wenn man jetzt The Guardian of Light dazu zählt, dann gab es sogar ein noch aktuelleres Spiel. Das heißt also, da ist es ein bisschen was anderes. Und im Falle von zum Beispiel jetzt Resident Evil 4 war es ein ganz normales Resident Evil, das im Laufe der Franchise-Entwicklung entstanden ist und hat trotzdem irgendwie die Serie gerebootet, weil es eben grundlegend Sachen anders gemacht hat. Und das ist so ein schwieriger Bereich irgendwie, wo man nicht genau definieren kann, welche Faktoren sind denn jetzt ausschlaggebend, um zu sagen, das ist ein Reboot und welche nicht. Ich habe am Anfang gesagt, das hängt eigentlich mehr von der Atmosphäre ab für mich. Bei einem Resident Evil 4 zum Beispiel finde ich es schwierig, das Reboot zu nennen, weil vom Prinzip her das immer noch ein Resident Evil ist, vom Feeling her irgendwie und von der Atmosphäre. Obwohl es halt gameplaymäßig Dinge ganz klar anders macht und dadurch auch schnellere Zombies hat, die eigentlich keine Zombies mehr sind und so Sachen. Trotzdem habe ich das Gefühl, da ist es noch sehr viel erhalten irgendwie und bei einem neuen Tomb Raider ist es genau das Gegenteil. Also das alte Tomb Raider, das neue Tomb Raider, die beiden haben halt nichts miteinander zu tun, außer dass sie halt eine Heldin teilen. Ja, quasi. Aber da habe ich ja darauf erwidert zum Beispiel auch, dass das rebootete Devil May Cry spielt sich wahrscheinlich immer noch wie ein Devil May Cry. Und ich werde auch wahrscheinlich im ersten Augenblick wieder denken, das ist ein Devil May Cry. Also ja, ist es sehr schwierig. Also ich glaube halt, dass einfach deine Definition sehr stark subjektiv ist. Man versucht natürlich, einen möglichst objektiven oder eine objektive Definition zu finden. Wir wollen uns das wahrscheinlich auch nicht mit Definition so lange aufhängen. Aber ich glaube, es ist trotzdem wirklich sehr schwierig, da wirklich eine objektive Definition von Reboot genau herauszuarbeiten. Eben genau deswegen, weil wir verschiedene Typen von Reboots sofort im Kopf haben. Wenn wir die auch noch unterscheiden müssen, ja, dann wird's irgendwann schwierig, ja. Also wenn ihr eine sehr gute Definition für uns habt, dann schickt ihr uns bitte und schreibt uns, weil wir haben jetzt schon recht ausführlich darüber diskutiert und sind zu keinem endgültigen Schluss gekommen, wie wir gerade schon gesagt haben. Und deswegen ist es jetzt auch alles mit Vorsicht zu genießen, wenn wir jetzt hier Reboot und Remake benutzen als Wörter, weil es durchaus sein kann, dass ihr damit nicht einverstanden seid, wie wir es benutzen und wir vielleicht im Nachhinein auch nicht mehr. Ist ein schwammiger Bereich, aber so grundlegend wissen, denke ich, alle, was für welche Spiele es geht und wie man sie letztendlich bezeichnet, ist ja auch irrelevant. Es geht ja letztendlich um das Spiel an sich. Und dann, würde ich sagen, steigen wir da auch so ein bisschen ein. Wie gesagt, über Tomb Raider haben wir schon ein bisschen genug geredet, würde ich sagen. Auch selbst Thief haben wir schon angesprochen. Dann gehen wir doch gleich mal über zu Devil May Cry. Devil May Cry ist auch ein sehr schwieriger Fall. Das letzte Devil May Cry ist beileibe noch nicht alt. Ich hätte jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass es dringend eines Reboots bedurft hätte. Es ist natürlich im Zuge eines Entwicklerwechsels entstanden. Ja. Und damit quasi eine Art gezwungener Reboot, weil die eben gern was Neues machen wollten. Und gerade das ist ja auch so ein Spiel, das extrem viel Kontroversen hervorgerufen hat. Ne? Also mit dem neuen Dante war im ersten Moment ungefähr kein Mensch auf der Welt einverstanden. Also ich habe das Gefühl gehabt, niemand ist zufrieden mit dem neuen Dante. Ich glaube, es ist auch bis heute niemand wirklich zufrieden mit dem neuen Dante. Aber ich glaube, dass sich viele Spiele dann im Endeffekt dann doch eingesehen haben, dass das Spiel funktioniert. Jetzt wenn man, also ganz abgesehen vom Charakter, macht das Spiel einfach Spaß. Es macht anscheinend vieles richtig. Zur Frage, ob es eines Reboots benötigt hat. Ich weiß, dass die Fan-Response von Devil May Cry 4 nicht durchgehend positiv war. Also alle meinten, es war okay, aber es kam nicht an 1 und 3 ran. Und das würde ich auch sagen, es war nicht so schlimm wie 2, aber das geht ja fast gar nicht schlimmer. Aber 4 war jetzt auf jeden Fall kein Teil, der mich jetzt irgendwie von den Socken gehauen hat. Ich wäre jetzt nicht die Person gewesen, die gesagt hätte, wir brauchen auf jeden Fall ein Reboot. Da hatte ich bei Tomb Raider ein bisschen ein anderes Gefühl, das habe ich ja vorhin schon gesagt, als wir zu zweit diskutiert haben. Ich war jetzt nie so ein großer Fan von Tomb Raider. Es gab ja auch in den letzten 10 Jahren genug Tomb Raider-Teile, aber die haben mich alle wirklich, ja, ungefähr null interessiert. Tomb Raider war für mich persönlich sozusagen eigentlich schon tot. Und jetzt mal ganz davon abgesehen, was man jetzt vom neuen Reboot von Square Enix, also von Crystal Dynamics hält, es hat es zumindest geschafft, mein Interesse an der Franchise wiederzubeleben. Also in dem Sinne war es auf jeden Fall für mich der Reboot auf jeden Fall nicht gerade verkehrt. Für viele andere glauben auch nicht. Also ich hätte jetzt auf jeden Fall den Reboot lieber gesehen als ein Remake von 1 und 2. Aber ja, damit stehe ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt in der Mehrheit da. Ja, das weiß ich nicht so genau. Ich glaube, viele hätten vielleicht gern beides gesehen, ja. Also ich muss sagen, nachdem ich das Reboot jetzt gesehen habe bei dir, ich habe ja selbst noch gar nicht gespielt, das muss man jetzt mal davor sagen, aber nachdem ich es bei dir gesehen habe, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass es doch tatsächlich so ein bisschen seine Seele verloren hatte. Also es ist ein cooles Spiel definitiv, aber es wirkt auf mich sehr generisch. Natürlich, sind wir auch ganz ehrlich, das alte Tomb Raider war natürlich hauptsächlich Mechanik. Das war ein schöner Mechanik-Spielkasten. Was es dann natürlich groß gemacht hat, in dem Sinn unter anderem auch, was jetzt über die Mechanik hinausging, war eben Lara Croft. Und natürlich ist die Lara Croft von damals, große Brüste, Hotpants und Archäologin, überhaupt nicht mehr tragbar, war damals auch schon nicht wirklich tragbar. Eigentlich ist sie heutzutage erst recht nicht mehr tragbar und das auch zu Recht nicht mehr. Auch ich wäre super unzufrieden damit gewesen, wenn jetzt nochmal so ein Teil mit so einer großbrustigen Lara rausgekommen wäre. Aber trotzdem war das eben ein Teil, der diese Franchise ein bisschen ausgemacht hat. Und ich bin ja jetzt nicht der Meinung, dass man aus Lara deswegen irgendwie einen, weiß ich wie, ikonenhaften Charakter hätte machen müssen. Aber ich habe das Gefühl, ein Third-Person-Action-Spiel sticht in so einen Markt, der nicht unbedingt überlaufen ist, aber definitiv gut gefüllt. Und gerade in der Hinsicht macht eben macht Tomb Raider, das Reboot von vor kurzem, nicht so viele Sachen individuell. Also ich habe das Gefühl, es geht so ein bisschen in der Masse recht schnell unter. Also es hat in dem Sinne nichts groß Besonderes. Es hat Lara Croft, die aber in dem Sinne nicht mehr Lara Croft ist, sondern eine neue. Es hat eine relativ generische Story, wenn man mich fragt. Es hat ganz gutes Gameplay, aber auch das hat man schon besser und schlechter woanders gesehen. Und irgendwie bleibt für mich dabei irgendwie dann letztendlich wenig übrig, was für mich Tomb Raider ausmacht. Und wenn ich mir vorstelle, ich könnte nochmal Tomb Raider 2 spielen in Venedig, dann habe ich irgendwie das Gefühl, awesome. Her mit einem Remake davon. Also auch in dem Fall ist es irgendwie so ein bisschen, da muss ich sagen, das ist was anderes als bei Thief. Wobei ich da auch wahrscheinlich bei Thief einfach nochmal eine persönliche Beziehung zu habe und das macht den Unterschied. Aber ich glaube, man hätte es besser machen können und anders machen können und vielleicht auch sollen. Und das ist so ein bisschen, ja, ich habe das Gefühl, da geht halt eben dieser Charme von früher verloren. Und ich habe auch das Gefühl, dass das oft das Problem sein kann. Ja, ich glaube, das Problem bei Tomb Raider ist natürlich, dass mit dem Reboot wollte man wollte nicht einfach nur die Serie rebooten, in dem Sinne, dass man sich an die gleichen Größenverhältnisse hält, wie jetzt die letzten drei Spiele der Reihe, sondern dass man wirklich aus Tomb Raider wirklich wieder einmal einen Blockbuster-Titel machen wollte. Also einer, der wirklich die Schlagzeilen beherrscht. Und ja, man muss es halt leider sagen, musste man natürlich den Action-Aspekt leider, kann man jetzt natürlich an deiner Stelle sagen, stärker in den Vordergrund rücken. Nicht, dass ich ein Befürworter dieser Entwicklung wäre. Eigentlich, was mich ja an Tomb Raider am neuen Jahr am meisten angesprochen hat, war ja eigentlich dieser erste Trailer, dieser neue Realismus, diese Atmosphäre. Diese Charakterzeichnung ja, von meiner Meinung nach haben sie auch ist die Atmosphäre im neuen Tomb Raider wirklich brillant geworden. Also ich hab mich super wohl gefühlt in dieser Spielwelt. Und ich persönlich natürlich auch, habe jetzt vielleicht auch nicht so mehr diese Verbindung zu Tomb Raider, weil das letzte Tomb Raider, das gespielt habe, ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob es jetzt der vierte oder der dritte Teil war. Ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Ja, das ist beides lange her, ja. Dementsprechend war meine Beziehung zu Tomb Raider in dem Sinne jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so stark, sodass ich jetzt diesen Seelenverlust jetzt gar nicht so sehr nachvollziehen kann, wie du jetzt vielleicht. Und ich meine natürlich, diese Diskussion gibt's dann bei jedem, also bei jeder Franchise, die sich in irgendeiner Hinsicht verändert, dazu bedarf es nicht mal eines Reboots. Also um unser Beispiel Resident Evil 4 wieder aufzugreifen. Resident Evil 4 war, glaube ich, von der Mehrheit gesehen, fand's alle geil. Aber ich kenne auch Stimmen, die gesagt haben, seit Resident Evil 4 ist Resident Evil kacke. Weil Resident Evil 4 eben auch von der Atmosphäre, klar, es war irgendwie immer noch ein Resident Evil, aber wenn man ganz ehrlich ist, 1 und 3 sind dann doch irgendwie ich meine, Zombies machen halt einen ganz großen Teil von der ersten drei Teile aus und ohne Zombies war es schon meiner Meinung nach ein großer Bruch. Ja, also das muss man natürlich zugeben. Zum einen muss ich natürlich zugeben, klar, das kann man argumentativ bei jeder Art von Veränderung in der Serie sagen, was ich gerade gesagt habe zu Tomb Raider, und das stimmt auch. Wobei man natürlich sagen muss, bei so einem Reboot ist es ja oft einfach diese Spanne wesentlich größer, das ist eben keine schleichende Entwicklung. Und auch der Bruch ist größer. Also vergleich gerade Resident Evil 3 und 4 im Vergleich zu Tomb Raider, Underworld war, glaube ich, der letzte, der rausgekommen ist, oder sagen wir mal Tomb Raider 2 und 3 im Vergleich zu dem neuen Tomb Raider, ist natürlich ein ganz anderer Sprung. Aber grundlegend hast du natürlich recht, klar, ich kann das schon verstehen. Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es genug Leute gibt, die heutzutage sagen, ab Resident Evil 4 wurde es scheiße. Nicht, weil sie Resident Evil 4 an sich scheiße fanden, sondern weil es ab da scheiße geworden ist. Und das stimmt auch. Resident Evil 4 war super, aber Resident Evil 5 war es nicht. Und Resident Evil 6 bekanntermaßen auch nicht. Das heißt also, ab da ging es dann bergab, und zwar bergab auf der Schiene des Actionspiels. Ja, also zumindest Resident Evil 4 hat ja so ein bisschen die Art, Horror rüberzubringen, ja, verändert. Also in die Richtung ging es ja dann immer weiter. Also nicht mehr dieser klassische, subtile Horror unbedingt. Es gab auch ein paar Stellen, aber ich hatte immer bei Resident Evil 4 das Gefühl, es war sehr viel mehr situativer Stress. Also ich kann das jetzt vielleicht ein bisschen schwer definieren, aber es war immer so dieses erste Dorf, dann kommt der Typ mit der Kettensäge und so weiter. Es war jetzt nicht in dem Sinne... Es war eine andere Art von Horror als 1 bis 3, hatte ich zumindest ein Gefühl, wo du teilweise einfach aufgrund der fehlenden drehbaren Kamera und so weiter einfach ganz andere situative Horrormomente hattest. Kann natürlich auch an der Technik liegen, aber ich hatte immer schon mal das Gefühl, sie haben den Fokus dann ein bisschen verändert, was ab Resident Evil 4. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl gehabt, dass gerade Resident Evil 4 im Vergleich gerade zu 5 und 6 eigentlich noch sehr, sehr gut reingepasst hat in 1, 2 und 3. Das Game ja gut, im Vergleich zu 5 und 6 natürlich. Ja, aber also gerade was du gerade auch angesprochen hast, gerade was Atmosphäre und eben die Art von Horror angeht, ich meine, Resident Evil 4 war nie subtiler Horror. Resident Evil 4 war immer, du läufst so eine Ecke und es springt ein Hund durchs Fenster. Du läufst so eine Ecke, da liegt ein Zombie am Boden, du läufst an ihm vorbei, plötzlich wacht er auf. Ja, in 1 war das so. Das war Resident Evil. Ne? Das war der Horror von Resident Evil. Und um ganz ehrlich zu sein, das war in 2 und 3 genauso. Und das ist auch in Resident Evil 4 letztendlich dieselbe Art von Horror. Du hast natürlich recht, dass natürlich mit dieser neuen Art von Bewegungsfreiheit, die das auch mit sich gebracht hat, die neue Art von Gameplay, natürlich auch eine andere Art von Stresshorror quasi dazu kam, weil man eben auch mehr Möglichkeiten hatte, sich zu wehren, wegzulaufen, etwas zu tun. Ich meine, das erste Resident Evil, statische Kamera und nur im Kreis. Und relativ langsame gehen, ja gut, bis auf die Hunde und so weiter, aber ja. Das ist halt so, ja, das ist ja natürlich eine ganz andere Art von Erfahrung gewesen, auch eine andere Art von Gameplay, aber so grundlegend habe ich das Gefühl, das hat sich gar nicht so stark verändert. Ich habe eher das Gefühl, der Sprung von 4 zu 5 war ein anderer. Ich meine, Resident Evil 4 gab es auch so Szenen, dass man zum Beispiel an dieser Kanalisation ist, wo dieses Viech an der Decke rumrennt, von dir aber nicht sichtbar ist. Du kannst es nie sehen. Ja, du siehst es ja aus der Ego-Perspektive von dem Viech, das auf dich zurennt. Das fand ich gruselig. Das war die hauptgruseligste Szene in Resident Evil 4. War sie auch, aber gerade dieser ganze Abschnitt auch, dass du eben das Monster nicht siehst. Im Resident Evil 1, 2 und 3 war es eben wegen einer fixen Kamera. Da war es halt so, weil du es einfach nicht sehen konntest, auch wenn du hochgeguckt hast, weil die Decke dunkel war. Gerade diese Szene, fand ich, war eine sehr, sehr Resident Evil-typische Szene, die sehr gut so auch in 1, 2 und 3 gepasst hätte. Ich meine, klar, das war nicht das ganze Spiel, aber es gab auch in 4 noch einige Szenen, die fand ich sehr gut, dieser Resident Evil-Tradition kamen. In 5 gerade hatte ich das Gefühl, dass es da ganz, ganz anders ist. Ich meine, 4 spielte halt auch in einem sehr nebligen, verregneten, dunkelten Spanien, um dann in 5 halt eben durch Afrika zu rennen. Viel Sonne, sehr helles Licht, dadurch auch viel kontrastreichere und krassere Schatten und nicht diese grundlegende Düsterheit irgendwie, die es in Resident Evil 4 noch gab. Also ich habe habe ja das Gefühl, dass 5 dann wirklich angefangen hat. Mit ja, der wobei bei 4, ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, war doch in 4 das letzte Level, wo du da auch schon diese eine Militärbasis da so halbwegs aushebeln musstest. Das war doch 4, oder? Kommt drauf an, was meinst du jetzt genau? Also das Ende ist ja das, bevor du da... Ja, du hast auch Abschnitte auf jeden Fall, wo du durch größere offene... Also ich weiß auch nicht mehr, ob das nur ein Aedas Assignment war oder nicht, weil ich mich nicht mehr genau unterscheiden kann, was da wo war. Aber ich weiß, ich kann mich noch erinnern, in 4 gab es dann auch schon so eine relativ riesige Militärbasis, die man dann auseinandernehmen musste. Das war schon so ein bisschen so der Vorgeschmack zu 5, wenn man so im Nachhinein sieht. Aber ich möchte jetzt nicht zu lange jetzt über Resident Evil reden. Ja, aber das war ein gutes Beispiel. Also da sieht man auch schon, wie sich die Geister scheiden vor allem, aber das ist schon richtig. Also ich meine, sowas birgt halt immer Gefahren, sowas kann halt auch gut sein. Bei Resident Evil 4 zum Beispiel bin ich 100% begeistert. Also ja, ich 3 auch. Und 4 sind nicht. Beides gute Spiele, aber ich würde nie im Leben sagen, 3 ist besser als 4 oder 4 ist besser als 3. Ich würde einfach sagen, Resident Evil 4 ist einfach ein sehr gutes Resident Evil Spiel. Es macht echt viel Spaß. Hat seine Schwächen, wie alle Resident Evil Spiele, aber ist trotzdem cool. Bei Tomb Raider könnte ich das nicht so sagen. Bei Thief bleibt es jetzt halt eben abzuwarten. Ich hack da so ein bisschen viel drauf rum, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber da stört mich einfach zu viel. Und da geht eben auch wieder, habe ich das Gefühl, so ein bisschen die Seele verloren. Ich will kein Dishonored mit mehr schleichen. Also, tut mir leid, auch wenn das grundlegend natürlich Dishonored das Spiel ist, was so ein bisschen in der Thief-Tradition steht, ja, da gehören für mich einfach andere Dinge dazu. Thief macht eben das Gesamtpaket aus und ich habe das Gefühl, es gäbe schon die Möglichkeit zu erfassen, was das ausmacht und das auch in einem modernen Spiel zu portieren. Ich habe das Gefühl, da ist der Wille nicht da. Und ich glaube, das ist ganz oft das Problem bei Reboots und Remakes. Remakes vielleicht weniger, aber da kommen wir auch gleich nochmal drauf auf Remakes, aber da ist es auch so ein bisschen der Fall. Gerade bei Reboots habe ich das Gefühl, da ist es eben nicht der Wille des Publishers, eine große, alterwürdige Spieleserie quasi angemessen und im richtigen, ne, mit der richtigen Intention wieder auf eine moderne Plattform zu bringen, sondern, das ist ja auch niemandem vorzuwerfen, die Intention des Neues Projekt der Zeit, wir haben einen erkennbaren Markennamen, für den wir nichts bezahlen müssen, weil er im Normalfall schon bei uns liegt, die Rechte dafür. Wir haben schon grundlegend vorgegeben, wie das Design auszusehen hat. Wir müssen keine eigene Welt designen. Wir haben eine Welt, wir haben grob das Gameplay, wie es aussehen soll und. Und jetzt machen wir das einfach mal, weil es halt in dem Sinne leichter verdientes Geld ist, als eine neue IP zu entwickeln. Und auch was Neues ist im Vergleich zum Beispiel zu einer Franchise, die jetzt schon jeder kennt, wo man halt immer nur quasi dasselbe Publikum erreicht. Und das macht für mich die meisten Reboots leider kaputt. Und ja, ich bin vielleicht auch zu skeptisch, vielleicht bin ich auch so ein, ne, das gebrannte Kind scheut das Feuer. Man muss ja auch dazu sagen, wir sehen jetzt zwar einen anfänglichen Trend zu mehr Reboots, aber de facto gibt es manchmal noch nicht so viele Spiele, die man eindeutig als Reboot einordnen kann. Also es bleibt abzusehen, ja, wie sich diese Entwicklung weiterentwickelt. Das war jetzt natürlich ein blöder Satz, aber ja. Aber letztendlich ist, glaube ich, die Anzahl der Reboots einfach noch zu klein, um genaue Schlüsse daraus ziehen zu können, ob das jetzt generell bei Reboots dieses Problem sich ergeben wird oder nicht. Also da müsste man einfach mal... Ja, das stimmt. Da hast du natürlich grundlegend recht, ja. Und wie gesagt, ich extrapoliere da jetzt auch aus 2 Beispielen. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Wir können ja entsprechend auch einfach so ein bisschen vielleicht zu den Remakes übergehen, wovon es dann ja auch wesentlich mehr gibt, was jetzt auch nicht so die, sagen wir mal, überraschendste und neueste Erfindung irgendwie der letzten 5 Jahre ist. Die gab es schon immer, aber auch da gibt es einen wesentlich größeren Trend. Und da ist es dann vielleicht schon wieder so ein bisschen, ja, da kann man es ein bisschen differenzierter betrachten und ich glaube, da kann man auch ein bisschen mehr dann eben sehen, inwieweit sich wirklich gut, geschickt daran gehalten wurde, was eben das alte Spiel ausgemacht hat. Ich meine, es gab so viele Remakes, wo wir gerade bei LucasArts waren, die Remakes von Monkey Island, die Neuauflagen, die von Telltale gekommen sind, die Sam & Max-Spiele zum Beispiel auch, wo man halt eben versucht hat, diesen Humor zu transportieren, was nicht so richtig funktioniert hat. Wobei die Sam & Max-Spiele ja in dem Sinne kein Remake waren, sondern auch wieder ein Reboot, aber es gab ja Remakes von Monkey Island. Es gibt jetzt gerade auch, ist gerade in der Mache, ein DuckTales-Remake. Es sind nachher in meinem Dings, werde ich auch noch einige Remakes haben, in meinem Tasty quasi. Da ist natürlich grundlegend bei einem Remake, würde ich behaupten, wenn man es zumindest als Remake verkaufen möchte und auch bezeichnet, hat man natürlich wesentlich mehr Vorgaben als bei einem Reboot. Wesentlich weniger Freiheit und dafür, glaube ich, ist für uns Spieler das Potenzial wesentlich größer, was rauszuholen, was wir auch wirklich haben wollen in so einem Spiel, irgendwie bei einem Remake. Also weißt du, was ich meine? Ja. Es ist so, die Chance, es zu versauen, ist geringer, habe ich das Gefühl, bei einem Remake, weil man eben mehr Vorgaben hat. Ja. Es kommt natürlich auch darauf an, auf was für eine Basis man arbeitet. Also das komme ich vielleicht später nochmal, wenn wir darüber reden, welche Remakes ich nicht sehen möchte. Nö, wieso? Steig doch da gleich mal mit ein. Also im Grundlegend stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also die Remakes, die mir jetzt natürlich als erstes so in den Kopf einfallen, natürlich jetzt wieder japanische Art. Und zwar zum Beispiel die Remakes von Final Fantasy 3 und 4 für den DS. Ja. meiner Meinung nach sehr gut gelungen. Nicht jeder wird sich vielleicht mit dem neuen Mini 3D Car Design anfreunden können, aber ich fand zumindest, dass Square sich da relativ viel Mühe gegeben hat, diese zwei sehr guten Titel zu remaken in einem neuen Grafikstil. Aber trotzdem wurde das wirklich das Gefühl hattest, das bringt jetzt sehr viel neuen Charme in das Spiel selbst, ohne das Spiel selbst zu zerstören. Genauso wie Star Ocean 1 und 2 Remix für die PSP oder auch das Final Fantasy Tactics Remake für die PSP, das sich, was jetzt grafisch nicht so sehr von seinem PS1 Original abgesetzt hat, aber zumindest die neuen Zwischensequenzen im Anime-Stil haben das Spiel dann wirklich nochmal sehr viel atmosphärischer gemacht. Also von daher gehend bin ich schon eigentlich immer ein Befürworter von Remakes, vor allem wenn es natürlich Spiele betrifft, die ich selbst noch nicht gespielt habe, weil ich muss ehrlich zugeben, dass ich noch relativ wenig Spiele gespielt habe, dessen Original ich bereits kannte, weil ich einfach immer das Gefühl habe, außer in den seltensten Fällen, dass ich die Zeit lieber in irgendwas Neues investieren möchte. Ja. Aber letztendlich glaube ich, dass Remakes eine gute Sache sind, im Gegensatz zu Ports. Sie bringen im Gegensatz zu Ports natürlich sozusagen auch Spieler, die das Original gespielt haben, vielleicht noch ein bisschen Neues, einen neuen Blick, eine neue Atmosphäre. Aber letztendlich erfüllen sie dann da auch den gleichen Zweck wie eben Ports, nämlich auch, dass Spieler eben die Möglichkeit kriegen, auf aktuellen Konsolen ältere Spiele oder ältere Perlen eben nachzuholen. Also genauso wie Ports wie Chrono Trigger für den DS zum Beispiel oder auch Ocarina of Time für den 3DS. Also einfach, dass solche alten Perlen auch einfach in einem größeren Publikum publik gemacht werden. Und ich glaube natürlich, dass es auch eine Entwicklung ist, die sehr davon profitiert, dass mittlerweile die Handhelds eine sehr hohe Kapazität besitzen. Also mittlerweile kannst du halt viele alte Konsolentitel, die damals auf dem Super Nintendo oder PlayStation 1 erschienen sind, relativ gut auf Handhelds porten, die sich dann für solche Ports eben besonders gut eignen. Und ich meine, es muss nicht mal ein richtiger Port sein. Es reicht schon, wenn zum Beispiel die PSP einfach einen PS1-Emulator hat und ich Final Fantasy 7 drauf spielen kann. Womit ich aber schon wieder bei dem Spiel wäre, das ich nicht geremaked gesehen haben möchte, nämlich Final Fantasy 7. Und zwar ist es, und auch Final Fantasy 6. Ich glaube, die zwei Spiele sind, du hast zwar im Grunde recht, in einem Remake kannst du eigentlich relativ wenig falsch machen. Aber wenn es zwei Spiele geht, die zu deinen absoluten Lieblingsspielen spielen, dann kannst du wirklich fast alles falsch machen. Das fängt bei Remixes zur Musik an. Ehrlich, als damals bei der PlayStation 3 Ankündigung die Tech-Demo von Final Fantasy 7 gezeigt wurde, da war ich auch erstmal begeistert. Wenn das ganze Spiel wirklich so aussieht und wirklich genauso perfekt rübergebracht wird in die 3D-Welt mit dieser Grafik, mit dem ganzen Gameplay, wäre ich absolut fantastisch zufrieden gewesen. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass Square Enix dazu momentan nicht in der Lage ist. Und ich glaube es bis heute. Ich glaube, ein Final Fantasy 7 Remake wäre zu sehr Final Fantasy 7 à la Advent Children. Und genau das möchte ich nicht haben. Und Final Fantasy 6 hat einfach auch so einen Charme. Also das Risiko, dass es schief geht, ist mir einfach viel zu groß. Und deswegen sage ich mir einfach, Square, lasst Final Fantasy 6 einfach in Frieden. Es ist nicht so alles perfekt, wie es so ist. Ganz einfach deswegen, weil zum Beispiel die Opernszene niemals richtig vertont werden kann, wenn sie es nie remaken. Aber ich glaube, mir ist es das doch lieber, als wenn es wirklich total ins Wasser fällt. Ja, es ist natürlich auch so, ich habe ja vorhin noch über die Theorie gesprochen. Grundlegend haben die... Und da stimme ich dir grundlegend auch zu. Ja, nicht so viele Möglichkeiten, eigentlich was falsch zu machen. Dass sie es trotzdem tun, zeigt die Praxis. Auch da gibt es natürlich negativ- und Positivbeispiele. Gibt es durchaus... Ja, es gibt mehr positive Beispiele für gute Remakes, als es schlechte gibt. Du hast schon gesagt, gerade auch, was ich einen guten Punkt fand, die Handhelds machen natürlich viel möglich, für die super viel geremaked wurde. Auch PSN und Xbox Live und solche Sachen, die natürlich einen viel einfacheren Zugang auch irgendwie möglich machen, wo es dann halt sehr einfach ist, eigentlich ein Spiel in dem Sinne nicht mehr zu remaken. Das sind wir schon wieder eigentlich meistens bei HD-Ports, die einfach nur manchmal sogar in dem Sinne HD-Ports sind, als dass sie nur eine höhere Auflösung erlauben und mehr nicht. Sprites und alles bleibt gleich. Sprites altern natürlich auch fantastisch gut. Im Gegensatz zu alter 3D-Grafik. Ja, alte 3D-Grafik sieht leider ganz, ganz schrecklich aus, aber Sprites funktionieren ja noch halbwegs gut. Also gerade diese alten klassischen japanischen Rollenspiele funktionieren natürlich auch super heutzutage noch, auch auf dem großen Bildschirm tatsächlich. Das kann man wirklich alles noch einigermaßen spielen. Wir haben ja auch vor einiger Zeit mal Secret of Mana gespielt, allerdings im Original, jetzt nicht irgendwie ein HD-Remake oder sowas, aber das Original über Super Nintendo, selbst das Im sah Vergleich ziemlich zu den gut aus eigentlich. N64-Spielen auf jeden Fall, auf meinem Fernseher. Ja, definitiv. So, das ist halt ja grundlegend. Genug, ja, genug Freiheit und Möglichkeiten gibt und es auch eigentlich nicht so wahnsinnig schwer ist, das einigermaßen gut hinzukriegen. Tatsächlich finde ich bei Remakes ist es immer so ein bisschen, also es gibt für mich auch Spiele, die ich gerne geremaked hätte und es gibt auch Spiele, die ich nicht gerne geremaked hätte. Ich glaube, das Problem bei mir ist hauptsächlich, dass ich das Gefühl habe, gerade für einen PC sind Remakes, werden sie weniger gemacht, aber sind eigentlich wichtiger, zumindest habe ich so das Gefühl, oder sie wären wichtiger, weil auf einem PC halt ganz schnell Dinge schon nach einer Betriebssystemgeneration überhaupt nicht mehr zum Laufen zu bringen sind. Ich meine, jeder, der schon mal versucht hat, ein altes Diablo 2 unter Vista oder XP, unter Vista oder Windows 7 zum Laufen zu bringen, der weiß, wie viel Zeit man damit verbringen kann. Ohne jetzt irgendwie eine Garantie auf Erfolg zu haben. Gerade Diablo 2 ist eins dieser Spiele, bei manchen Leuten kriegst du es hin, bei manchen Leuten läuft es sofort, bei manchen Leuten wird es nie laufen, egal wie lange du dran arbeitest. Und das ist halt so eine Sache, die Remakes für mich irgendwie, zum Beispiel sowas wie Age of Empires 2 oder das erste Baldur's Gate. Baldur's Gate 2 hat heutzutage immer noch auf modernen Maschinen Plotstopper-Probleme, dass es zum Teil einfach die Möglichkeit gibt, dass Bugs entstehen, die du nicht umgehen kannst und die dann deinen Plot komplett zum Halten bringen, sodass du nichts dagegen tun kannst und aufgeben darfst. Da ist natürlich geil, sowas wie ein HD-Remake von Baldur's Gate zu kriegen. Oder auch Age of Empires 2, was ich immer noch, also ne, habe ich mir noch nicht gekauft, aber werde ich mir auch noch zulegen. Extrem cool, hätte ich super viel Bock drauf. Das ist ja in dem Sinne nicht mal ein HD-Remake. Age of Empires Ja. 2 ist ja vom Prinzip her einfach nur Age of Empires 2. Also, es ist ja, auch da hat sich wieder grafisch gar nicht so wahnsinnig viel getan. Es Vor ist einfach allem, nur, glaube ich, ja. Age of Empires 2 läuft, glaube ich, relativ problemlos auf Windows 7. Aber halt nicht, Echt, das habe ich noch aber gar nicht glaube ich nicht in ausprobiert, der, ehrlich halt gesagt. nicht in der Auflösung, auf gar keinen Fall. Und ein paar Grafikfehler gibt es, Ja. glaube ich, auch. Zumindest bei mir. Aber sie können auch in der Grafikkarte liegen. Ja, das ist ja sowieso, aber das ist halt das Problem. Also, vom Prinzip ist kein Ding heutzutage nochmal ein Super Nintendo Ich glaube, das rauszubringen. einzige Ding ist halt einfach, ich glaube, die alte Version von Age of Empires 2 hatte einfach ein super umständliches Online-Multiplayer-System. Ach so, ja gut, klar, stimmt. Ja, gerade bei Multiplayer-Spielen ist natürlich so ein Remake dann auch wieder sinnvoll. Aber ich wollte gerade sagen, also, für den PC habe ich das Gefühl, ich bin da oft genug drauf angewiesen, weil es anders nicht geht. Wohingegen du halt immer mal ein Super Nintendo aus dem Schrank krabbeln, Ja. ne, klauen kannst und nochmal anschließt, genau wie auch eine PlayStation oder so ein Kram. Gerade Spiele, die du eben geremaked haben möchtest, weil du sie schon gespielt hast, das ist ja auch so eine Sache. Remakes sprechen ja eigentlich wahrscheinlich auch viele Leute, sagen wir mal 50% mindestens Leute an, die das Spiel schon gespielt haben, es einfach nochmal gern spielen würden. Und nicht unbedingt neue Kunden. Die würden sich dann wahrscheinlich eher für ein Reboot interessieren, wie wir es vorhin schon gesagt haben mit Tomb Raider zum Beispiel, wo man eben dann ne, nochmal neue Aufmerksamkeit für die Franchise kriegt. Das ist im Remake nicht so unbedingt der Fall, einfach auch, weil nicht so viel Geld investiert wird und deswegen wird auch nicht so viel Geld in Marketing investiert. Aber das ist halt so eine Sache, das lohnt sich hauptsächlich für die Leute, die es nochmal spielen wollen, die es aber schon gespielt haben. Und da ist eben das Problem mit dem PC. Ich habe hier von meinen Haufen, hunderten Spielen, die ich hier liegen habe, habe ich locker 20 oder 30, die ich nicht mehr zum Laufen bringe. Die es einfach nicht mehr funktioniert. Also zum Teil liegt es daran, dass tatsächlich einfach Windows 7 die CD nicht lesen kann, weil es irgendeine alte Exe-Datei ist, die den Autostart ausführt und du nicht mehr richtig zugreifen kannst auf die CD. Habe ich bei einigen CDs schon gehabt, dass du die CD einfach nicht starten kannst, weil Windows 7 die nicht einliest. Das geht einfach nicht. Und selbst wenn du es dann irgendwann mal hinkriegst, dass du die CD liest und du es vielleicht sogar installieren kannst, was auch schon oft genug zu Problemen führt, hast du 90% der Zeit irgendwelche Probleme. Also es gibt zum Beispiel Wheel of Time, ein sehr schönes Wheel of Time-Spiel, auch schon bestimmt 10, 12 Jahre alt. Hat mir extrem viel Spaß gemacht damals. Habe ich letztes Mal wieder versucht zum Laufen zu bringen. Unschaffbar. Du kannst alles probieren, die OpenGL-Schnittstelle anwählen, du kannst in der Registry rumbauen und alles irgendwie so hinbauen, dass alles funktioniert. Dann läuft es für mich einmal 2 Sekunden lang, dann denke ich, oh cool, es funktioniert. Jetzt würde ich gerne noch auf Vollbild umstellen. Geh aus dem Spiel raus, stelle auf Vollbild um. Nichts funktioniert mehr. Kein Ton, schwarzer Bildschirm, die Hälfte der Zeit stürzt es ab, hat nie wieder funktioniert. Das sind alles so Sachen, die kann man sehr schön in einer alten Konsole umgehen. Die habe ich nicht. Und deswegen glaube ich, hätte ich schon viel Bock auf so das manch Ja, eine Remake. vielleicht solltest du das ein bisschen so wie ich machen, einfach alte PCs einfach behalten. So, das ist mein Windows XP PC, das ist mein Windows 98er. Ja, vielleicht sollte man das mal. Es ist ein bisschen komplizierter als mit Konsolen, aber du hast recht. Vielleicht sollte ich das tatsächlich mal. Ganz ehrlich, ich sollte mir einfach auf meinen Laptop mal XP drauf spielen und dann würden die meisten Spiele wahrscheinlich laufen, weil Ja. dort XP fast alles lief. Warum ich das noch nicht gemacht habe, weiß ich nicht. Ist mir gerade spontan eingefallen, Ja, während du was mir jetzt auch gerade. noch eingefallen ist zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, die Chance, bei einem Remake was kaputt zu machen, hängt auch davon ab, auf was für ein Level du das Remake heben willst. Also ich will mal sagen, die meisten Remakes, die ich jetzt genannt habe, sind jetzt nicht so weit vom, sie sind schon weit genug vom Original weggekommen, dass es kein Port mehr ist, sondern ein Remake. Aber natürlich das, was sich alle von einem Final Fantasy VII Remake erwarten, ist natürlich der Sprung von PS1 auf PS3-Grafik. Und das ist, glaube ich, eine Form von Remake, die wir noch relativ selten gesehen haben. Und also du meinst ein reines grafisches Update? Sonst nee, ja, aber von der Grafik her ist so einen so starken Sprung zu machen, wie es die meisten Remakes so nicht machen. Ja. Also, ja, also das klar, der Sprung von Sprites zu kleinen 3D-Charakteren ist schon groß, aber ich glaube, das, was sich halt viele von Final Fantasy VII erwartet haben, war halt wirklich die Grafik, die man in der Tech-Demo gesehen hat. Und das wäre halt ein mega Sprung gewesen vom Original Final Fantasy VII. Dementsprechend also ein sehr viel größeres Projekt, müsste die ganze Umgebung neu zu machen, wäre hätte Ewigkeiten gedauert wahrscheinlich. Es ist ja vom Prinzip her einfach, als ob du nochmal ein neues Spiel entwickelst. Also gut, wobei ich dazu sagen muss, ganz ehrlich, du hast ja vorhin auch nochmal gesagt, Final Fantasy VII verkauft sich heute noch gut. Ich bin mir gar nicht mal so unsicher, ob man nicht auch ein großes Projekt davon finanzieren könnte. 50 Euro verlangen und es gibt ja, noch aber ganz, Leute, also ganz im Ernst, ich meine, Final Fantasy VII Remake ist ungefähr so, ja, das Evergreen-Titel, den du überall irgendwie in der japanischen Rollenspielszene finden wirst. Ich glaube, seit dieser Präsentation wollen es alle irgendwie dann doch haben, weil ich meine, ich gehöre auch wahrscheinlich zu einer der wenigen, die kein Remake haben wollen. Ich glaube, die Mehrheit aller Final Fantasy-Fans möchte dieses Remake haben, schon seit es die PS3 gibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn Square Enix sich dazu entscheiden sollte, das zu tun, das wird ein mega Erfolg werden, finanziell gesehen. Ja, schon. Also die Sache ist, glaube ich, die, dass natürlich jetzt, ja, also Final Fantasy VII ist natürlich eigentlich ein denkbar schlechtes Beispiel. Ich wollte gerade zum einen anführen, wenn man schon so viel investiert, ne? Also wenn jetzt für einen Publisher oder Entwickler, wenn der sagt, okay, wir müssten jetzt für so ein richtiges Remake im Sinne von 1995 2D, anfangs 3D-Grafik zu PlayStation 3, PlayStation 4-Grafik vielleicht sogar, Port zu machen, das würde ja komplett wirklich ein komplettes neues Aufbauen des Spiels. Du müsstest bedeuten. Halt die Story nicht neu schreiben und so weiter, aber ich meine, Final Fantasy VII hatte keine Sprachausgabe. Trotzdem, du müsstest Sprachausgabe reinbringen, die ganze Musik müsste neu im Orchester aufnehmen und du müsstest halt alle Städte neu bauen, eigentlich. Ja, aber das, also genau, darauf wollte ich ja gerade hinaus. Also wenn du das machst, dann wird sich für die meisten Publisher und für die meisten Entwickler auch einfach, die werden dann wahrscheinlich sagen, okay, dann machen wir einen Reboot. Da haben wir mehr künstlerische Freiheit, haben mehr Möglichkeiten, das auch wirklich an moderne Spiele anzupassen und können trotzdem gleichzeitig eben diesen Namen nutzen. Jetzt weiß ich, warum du gesagt hast, Final Fantasy VII ist ein scheiß Beispiel. Ja, genau deswegen. Also deswegen ist Final Fantasy ein scheiß Beispiel, weil da funktioniert, also ich glaube, das ist so die allgemeine Regel. Aber die greift halt bei Final Fantasy. Oder generell bei vielen JRPG-Franchises, weil da eigentlich jeder Teil ein Reboot ist. Ja, genau, und das wollte ich nämlich auch gerade noch sagen. Und zusätzlich kommt natürlich noch dahin zu, dass es sowieso schwierig ist zu sagen, und wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, man wollte Final Fantasy rebooten, dann, also eigentlich kann man nicht sagen, ich will Final Fantasy rebooten. Weil dann war 13 eigentlich schon Reboot. Es gibt kein, ja, ich meine, es gibt halt keinen roten Faden bei Final Fantasy. Du hast halt eine Franchise mit wie viel Haupttiteln? 13? Und 35.000 Nebentiteln, wo jedes sich irgendwie anders spielt, Tactics, jedes Hauptspiel hat irgendwie ein halbwegs leicht anderes Kampfsystem, dass es vom Prinzip her einfach lachhaft ist zu sagen, ja, ich möchte gerne Final Fantasy rebooten, wohin denn, warum denn, womit denn, du kannst auch einfach ein normales Final Fantasy machen, das ist doch ein Reboot vom Prinzip her. Deswegen ist halt Final Fantasy und gerade Final Fantasy 7 vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil das eben, also es passt in diese ganze Reboot- und Remake-Kategorie. Ja gut, die Remake-Kategorie passt schon ganz gut, weil ist. Was sich viele Fans eben... Aber da ist halt auch ein Sonderfall, also ja. Ich meine, wenn du mir jetzt sagen würdest, okay, ich gebe dir, du hast die Wahl zwischen keinem Remake oder wirklich einem Remake von Final Fantasy VII, so wie du es dir vorstellst, oder von Final Fantasy VI, genauso wie du es dir vorstellst, würde ich natürlich sofort das Remake nehmen, gar keine Frage. Naja gut, aber das ist sowieso ganz ehrlich, das würde ich auch machen. Aber das würde ich bei jedem Spiel, das jemals existiert hat, machen, weil ich immer der Meinung bin, ich mache einfach das alte Spiel und mache nur ein paar kleine Verbesserungen, die mir damals aufgefallen sind, die mich geärgert haben. Also ich meine, auch sowas wie zum Beispiel ein Thief Remake, Thief 1 und 2, habe ich ja gesagt, ich hätte gerne ein HD Remake, also eigentlich nur ein Port. Aber mich würde es auch nicht stören, wenn man so ein paar kleine Sachen, wenn man einfach nur das quasi an die moderne Technik anpasst. Früher war die KI halt zu nichts fähig. KI war halt strohdumm. Die KI von Thief zu updaten, wäre für mich ein absolut legitimer Ansatzpunkt, um das Spiel zu verbessern. Aber ja, das ist natürlich dann wirklich, wenn ich es wirklich nach meinen Vorstellungen haben könnte, würde ich immer das Remake nehmen, weil ich immer der Meinung bin, mit moderner Grafik könnte ich auch noch ein, zwei Gameplay-Sachen verändern. Hätte das komplett originale Spiel nur mit... Ja, vor allem das Interessante ist ja auch, was sicher viele von einem... Jetzt bin ich wieder bei Final Fantasy VII, aber egal. Remake erhoffen ist ja, dass man auf den PC-Dateien oder ja relativ viele Fragmente gefunden hat von Szenen oder auch Quests oder Quest-Items, die nie im fertigen Spiel dann gebraucht wurden. Also wo die anscheinend nicht gescheit fertig wurden. Der Klassiker, ja. Dass man da, und da gab es ja auch Gerüchte, dass es im Endspiel hätte möglich sein sollen, ich will nicht spoilern, einen bestimmten Charakter... machst du nicht wieder ins Spiel zu holen. Wäre schon interessant, aber ja, da könnte auch wieder sehr viel kaputt gemacht werden, deswegen, ja. Zumal ich auch immer denke, also viele solcher Features werden ja auch nicht unbedingt nur aus Zeitmangel entfernt, sondern auch, weil man irgendwann gemerkt hat, die funktionieren im Spiel so nicht. Sie waren schon halb integriert, sie waren schon fast final und dann haben sie festgestellt, okay, das funktioniert so nicht, egal ob es atmosphärisch, storytechnisch, gameplaymechanisch irgendwie ist. Es ist aber wirklich sehr interessant, was man dann in diesen Fragmenten alles finden kann, so für Sachen. Das ist echt schon... Ja, das ist der Klassiker, das ist ja ganz oft so. Ne? Das ist dieses typische PC-Phänomen. Jemand hat sich halt einfach mal die ganzen Caps und die ganzen Data-Verzeichnisse mal angeguckt und mal geschaut, was da alles drin ist. Und man findet da halb angefangene Quests. Da findet man teilweise sogar noch Kommentare von Entwicklern im Debug-Modus oder so. Weil es einfach irgendwelche Levels sind, die eh nicht mehr gebraucht wurden. Ja, siehst du, also ich meine, grundlegend klar, ich glaube, diese Traumvorstellung haben wir alle, dieses, man hätte, unser Lieblingsspiel hätte nochmal erweitert werden können und war erweitert, geplant von Entwicklern, wir haben es nicht gesehen und in einem Remake könnte man es vielleicht machen. Ich glaube, es ist so eine Wunschvorstellung, die halt eben völlig unrealistisch ist und meistens auch so nicht funktioniert, aber ich kann das schon nachvollziehen auf jeden Fall. Aber wie gesagt, dafür ist wahrscheinlich auch Final Fantasy einfach ein sehr schweres und schlechtes Beispiel in dem Sinne, weil es halt ein extremer Sonderfall ist. Ich weiß nur, dass es ungefähr der Titel ist, der halt... in dem Bereich am meisten, über den am meisten gesprochen wird, was ein Remake angeht. Klar, natürlich, ja, bestimmt. Also es macht ja auch, wie gesagt, Sinn. Ich meine, es ist auch einfach eins der großen, ikonenhaften Spiele der Spieleindustrie so und alt genug, dass sich auch ein Remake lohnt, dass man sagen kann, das ist halt jetzt schon so lange her, dass es doch heutzutage ein bisschen Augenkrebs ist, das zu spielen. Also am großen Bildschirm schon, auf der PSP ist ganz cool. Ja gut, auf der PSP erkennt sie ja auch diesen ganzen Pixelmatsch nicht sehr. Das ist natürlich ein bisschen angenehmer in dem Sinne, ja. Aber gerade deswegen, glaube ich, haben sich auch viele Leute eben für ein Remake auf den Handhelds entschieden. Einfach, weil es die einfachste, schnellste und, ne, sagen wir jetzt mal, gütigste Methode ist, weil eben auf so einem kleinen Bildschirm viele Dinge auch, ja, gar nicht unbedingt großes, riesengrafisches Update brauchen, weil sie auch auf einem kleinen Bildschirm... Also es ist relativ, also du musst nicht so viele Ressourcen dafür verwenden und kannst damit nochmal relativ viele, Exemplare davon Leute verkaufen. Erreichen also, und verkaufen, glaube ich, auch gut, ja. Ich meine, wie gesagt, so ein Final Fantasy Remake auf PlayStation 3 Niveau wäre halt eine absolute AAA-Produktion und kein kleines, wir melken einfach mal die Final Fantasy Fans nochmal. Ja, womit wir bei Star Wars werden. Ja, das ist ja auch so eine Sache, wo ich noch so ein bisschen skeptisch bin, jetzt nachdem LucasArts zu ist und quasi Disney übernommen hat und das alles auch nur noch extern entwickelt wird, was jetzt aus der Star Wars Franchise der Spiele mäßig wird. Aber das ist natürlich eine ganz andere Sache. Wobei ich ganz gern ein Remake der ersten beiden Jedi Knight-Teile hätte. Ich dachte, du sagst jetzt KOTOR, aber... Oh, ja, nee, das kann man ja heutzutage noch wunderbar spielen. Das habe ich erst vor einem halben Jahr gespielt. Knights of the Republic. Das kann man auch heutzutage auf dem großen Bildschirm noch spielen. Also sieht natürlich ein bisschen crappy aus, aber das lässt sich alles aushalten, ist kein Problem. Das ist auch so eine Sache, das sind auch so Spiele zum Beispiel. Alles, was irgendwie jetzt so, nach 2000 erschienen ist, möchte ich ehrlich gesagt ganz selten geremaked haben. Das ist, glaube ich, so meins. Und ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass es halt dann grafisch schon in Ordnung genug war, dass ich es heutzutage immer noch gerne spielen möchte und ich da doch eher Angst habe, dass halt vieles... Ja, aber das ist gerade momentan auch dieser Trend, der mir manchmal so ein bisschen nicht gefällt, nämlich dass Spiele schon wirklich relativ schnell geportet werden. Also... Wie meinst du das genau? Muss ich jetzt schon wieder mal über Square Enix reden, ja, muss ich wohl. aber Square ist natürlich, muss man jetzt mal dazu sagen, nur als Erklärung für uns. Man hat ja vielleicht als Hörer das Gefühl, dass wir selbst schon den größten Kritikpunkt die ganze Zeit anbringen. Wir machen immer dieselben Spiele, beziehungsweise dieselben Firmen. Square ist natürlich auch eine dieser Firmen, die gerade ganz aktiv auch zum Beispiel sowas wie Tomb Raider so ein Kram, die aktiv Lizenzen aufgekauft hat, um die eben auch zu remaken und wieder neu aufzuleben. Also von daher, von Square kommt zurzeit einfach viel. Ja, und im japanischen Bereich sowieso super viel und... zum Beispiel sowieso, Kingdom Hearts 1 ist noch nicht so alt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, gut, vielleicht auch schon 10 Jahre, aber trotzdem ist es noch zu neu, mit wieder auf der PS3 ein Kingdom Hearts 1.5 in HD rauszubringen, wo nicht mehr der 2er mit dabei ist, was völlig bescheuert ist einfach. Wenn dann schon gleich alles, so wie bei Final Fantasy 10 zum Beispiel. Genauso wie halt mittlerweile findest du, da gibt's halt Ports von ungefähr jedem Spiel auf ungefähr jeder Konsole. Also Final Fantasy 1 will ich gar nicht erst damit anfangen, aber auf welchen Konsolen du oder was für Systeme. Auf allen kannst du mittlerweile gibt's sogar Final Fantasy 3 und 4, glaube ich, für PSP, also für die Handhelds, für iOS, für Schlag mich tot. Final Fantasy 1 konntest du sogar auf irgendwelchen, auf dem, wie hieß der, Wonderswan oder so? Sogar da kannst du Final Fantasy 1 drauf spielen, also. Was ist ein Wonderswan? Es war irgendwie so ein komischer Handheld von was weiß ich wem. Ach so, ich war gerade bei Taschenrechner. Nee. Nee, also ich finde, man muss nicht sofort immer so schnell so wieder alles remaken. Ich habe immer, da kommt manchmal so ein bisschen das Gefühl auf, ihnen fehlen die kreativen Ideen für Neues. Mittlerweile hat Square, glaube ich, fast jedes Spiel in ihrem Portfolio schon geremaked, eben außer Also die PS1-Spiele sind noch unangetastet, Final Fantasy 6 auch noch, aber sonst... Ja, ich glaube, ist natürlich klar, das ist halt ein reines Melken der Franchise. Ich meine, es macht ja irgendwo auch Sinn. Ich meine, selbst Chrono Trigger, Star Ocean, Tactics Ogre gibt es jetzt auch für die PSP. Also nicht, dass das jetzt auch schlechte Ports waren. Tactics Ogre war zum Beispiel ein Superport, aber ja, Man hat halt sehr schnell diese Assoziation von geldgierigen Branchenmongolen im Kopf, die irgendwie halt sagen, okay, hier, wir haben doch noch was rumliegen, ne, für 10 Euro, schick das doch mal irgendwie irgendwo hin, damit die das mal entwickeln mit 2 Mann für, ja, iOS, damit man es da auch spielen kann. Wie gesagt, so grundlegend ist es ja auch nicht mal das Schlechteste eigentlich, aber ja, ich kann da schon verstehen, warum das... Ja, vor allem in Japan ist das momentan, also generell auch, ich meine, jetzt wo ich mir darüber nachdenke, auch Tales wird relativ oft geremake, wobei jetzt zum Beispiel Tales of Phantasia auf der PSP natürlich mehr als nur ein reiner Porter war, dadurch, dass du endlich Voice hattest, das ist bei vielen Titeln so, dass die halt endlich zum Beispiel Voice-Optionen haben und so weiter. Aber bei Square fällt es auch einfach besonders auf, also... Vielleicht auch, weil ich mich besonders... Square ist einfach der größte Laden da drüben. Also ich meine, klar fällt es ja besonders auf, weil die einfach auch die meisten Spiele so im Ofen haben, sage ich jetzt mal. Macht natürlich auch Sinn. Im Zuge dessen auch gleich mal kurz noch schnell erwähnen, EA wurde zur schlechtesten Firma der USA gewählt. Kann man ja auch nochmal einbringen, wo wir gerade bei großen Branchenmongolen sind, die sich ein bisschen unsympathisch machen. Aber das war jetzt auch nur so ein Witz am Rande. Ich würde auch sagen, wir beenden das Ganze jetzt langsam mal, weil irgendwie zeigt meine Aufnahmeanzeige hier weit über einer Stunde an und ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte auch durchaus stimmen. Also beenden wir die Diskussion, würde ich sagen, hier jetzt mal. Was wollt ihr gerne geremaked sehen? Was wollt ihr definitiv nicht geremaked sehen? Welche Reboots oder Remakes fandet ihr gut? Bei welchen seid ihr skeptisch, die vielleicht auch gerade irgendwie noch in den Startlöchern stehen? Schreibt uns das alles, wir freuen uns drüber auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, gehen wir über zu den Tasties. Und ich habe keine Ahnung, wer anfängt. Wer fängt an? Ach, ich fange an. Ich fange auch an, weil ich nämlich so anderthalb Tasties habe und dann vielleicht... Das hatte ich ja auch, einen halben Tasty Japan. Sehr gut, ja gut, das ist ja noch in Ordnung. Ja, ich habe anderthalb Tasties und zwar einfach aus dem einfachen Grund, dass beide sehr gut ins Thema passen, was heißt sehr gut perfekt ins Thema passen und mir beide extrem im Herzen liegen und ich mich nicht entscheiden konnte, welchen ich euch näherlegen will. Also habe ich gesagt, okay, gut, dann gibt's eben beide. Ich werde mich versuchen, bei beiden kurz zu fassen und zwar geht es in beiden Fällen um Remakes und in beiden Fällen um Kickstarter-Projekte. Und in beiden Fällen ist es, nicht in beiden Fällen, im einen Fall ist es eins der Spiele, das mich rollenspielmäßig ewig beeindruckt hat in meiner jungen Spielerzeit und das ich extrem geliebt habe und über das ich mich super freue, dass da eine Art Remake, beziehungsweise das ist eher so ein Nachfolger im Geiste. Und das andere ist etwas, das mich auch schon auf andere Art und Weise sehr lange begleitet und zwar handelt es sich beim einen um Shadowrun Returns. Ein Remake von einem schon sehr alten Super Nintendo Rollenspiel, das ebenfalls Shadowrun hieß und auf dem gleichnamigen Pen & Paper System logischerweise basiert. Und bei dem anderen handelt es sich um Torment Tides of Numenera, das ein Nachfolger im Geiste zu Planescape Torment ist. So, jetzt müssen wir erstmal anfangen. Also Planescape Torment ist ein sehr klassisches... Ich glaube, das kurz könnt ihr euch schon sparen. Ja, ich versuch's, ich rede einfach schneller. Das Planescape Torment ist ein sehr, sehr klassisches Rollenspiel, isometrische Ansicht, hat die Baldur's Gate 2 Engine, wenn ich mich nicht irre, und basierte auch auf D&D, allerdings auf einer dieser verrückten D&D-Paralleluniversen und war insgesamt einfach ein extrem verrücktes Spiel. Es hatte eine sehr düstere, sehr wirre und sehr verrückte Story, sehr cooles Gameplay. Und war hauptsächlich, glaube ich, einfach durch seine verrückten Begleitercharaktere irgendwie so bekannt und beliebt. Auf jeden Fall eins meiner All-Time-Favorite-RPGs. Ein wirklich, wirklich cooles Spiel. Und das wird gerade im großen Stil neu aufgelegt, beziehungsweise, wie gesagt, so ein Nachfolger im Geiste. War ein Kickstarter-Projekt, hatte als Ziel 900.000 Dollar, hat 4,5 Millionen Dollar gemacht. Also mal locker über vervierfacht das Ziel. Das Coole war, sie hatten einen sehr, sehr schönen Stretch-Goal-Balken quasi, wo sie gezeigt haben, okay, wenn wir die und die, also ne, wenn wir 900.000 erreichen, wird's gemacht. Wenn wir 1 Million erreichen, dann gibt's zufällig... so einzelne, verschiedene Items quasi, die dann in Kraft treten. Zum Beispiel bei 1 Million war es so, dass Brian Fargo 10% nochmal persönlich quasi dazu steuert. Das heißt, wenn sie 1 Million erreichen, dann gibt es 10% extra von Brian Fargo dazu. Also $100.000. Und so ging das immer weiter. Und vor allem, was ich daran sehr schön fand, es gab auch einzelne Leute, die quasi damit drin waren, wo stand 1,5 Millionen und wir holen uns den Composer und den Level Designer mit dazu. Und das Beste war eigentlich, bei 3,5 Millionen war Chris Avellone. Und Chris Avellone war der nette Herr, der das Original Planescape Torment gemacht hat. Und da sie 3,5 Millionen geschafft haben, ist jetzt auch Chris Avellone mit dabei, was für mich persönlich extrem schön ist. Und insgesamt ist das Spiel, ihr solltet es euch einfach angucken, ist schwer zu beschreiben. Es ist sehr klassisch, isometrische Ansicht, ein Party-Rollenspiel, sieht extrem schön aus. Diese isometrische Ansicht erlaubt natürlich extrem schöne gemalte Hintergründe und da haben sich wirklich viel Mühe mitgegeben. Es muss nicht mehr gebackt werden, selbst wenn es euch gefällt, es ist schon zu spät dafür, aber es sieht wirklich toll aus, ihr solltet es euch angucken. Und das bringt mich auch gleich zum nächsten Spiel, nämlich dem Shadowrun-Spiel, das lustigerweise von dem Typen gemacht wird, der nicht nur das erste Shadowrun-RPG für Super Nintendo entwickelt hat, sondern auch das Pen-and-Paper-System damals, also der Vater von Shadowrun. Der entwickelt jetzt eine Neuauflage von eben diesem alten Super Nintendo-Spiel. Auch das sieht sehr klassisch aus. Auch das ist vom Prinzip her genau dasselbe Spiel wie damals. Auch das hat eine isometrische Ansicht. Hat aber eine sehr coole Community-Einbindung. Man kann sich einen Charakter erstellen und geht dann eben auf Aufträge, zu denen man sich andere Charaktere mit dazu holen kann. Also quasi so NPCs, die man sich dazu holen kann, die dann mit einem den Auftrag bestreiten. Und das Coole daran ist, man kann die NPCs nehmen, die die Freunde von einem erstellt haben. Das heißt, wenn Josie einen Charakter baut, dann kann ich den mit auf einen Auftrag von mir nehmen. Und es gibt auch ein sehr, sehr umfangreiches Level-Editor, der es eben ermöglicht, eigene Runs, also eigene Aufträge für andere Leute zu bauen. Alles sehr, sehr cool, klingt sehr ambitioniert. Auch die haben ihr Ziel weit überschritten. Die hatten 400.000, haben 1,8 Millionen. Auch die sind mehr als genug finanziert. Beide Spiele extrem sehenswert, klingen super spannend und ich möchte euch ans Herz legen, euch ganz dringend definitiv beide anzugucken. Sehr, sehr vielversprechend. Also für die klassischen RPGler unter euch, heute gab es viel für euch, jetzt gibt es noch mehr. Guckt euch diese Spiele an, sehen beide extrem awesome aus. Und damit bin ich auch fertig. Es hat gar nicht so lange gedauert, habe ich das Gefühl. Vor allem wissen wir jetzt auch beide, was ein CRPG ist. Ja, richtig. Sehr schön bezeichnet als CRPG. Beziehungsweise wir vermuten, was es ist. Ja, wir vermuten, wir denken es jedenfalls. Wir wissen es noch nicht genau. Vielleicht ist es auch Combat-RPG oder so, wer weiß. Jedenfalls meinte ich es genau mit C. Ausgezeichnet. Erstmal darfst du noch ganz kurz Support für meinen Tasty äußern. Klar, ich supporte Mel natürlich gerne in seinem Tasty, nämlich vor allem deswegen, weil ich natürlich Krieg, den Ork, einigen von euch wird das sagen, im Spiel sehen möchte. Als kurze Erklärung, wir haben ja auch eine kleine Shadowrun-Runde momentan am Laufen und mein Ork-Charakter ist natürlich einer der coolsten Charaktere, die es jemals in diesem Franchise gegeben hat, wahrscheinlich. Vermutlich, ja. Falls das Spiel irgendwann mal gibt und ich den Charakter erstelle, ihr müsst den alle mit ins Team holen, weil der absolut klasse ist. Aber ja, ich bin ja noch, was soll ich sagen? Ich bin ja nicht so erfahren mit diesen C-RPGs. Ich verwende den Begriff jetzt einfach mal so, ohne zu wissen, ob es wirklich der richtige ist. bin ja durchaus auch mittlerweile offen für Neues. Hab mich eigentlich auch schon mehr oder weniger dazu entschlossen, irgendwann auch mal mit diesen alten Titeln so ein bisschen, mich ein bisschen, ja, anzufreunden. Hab's bisher aber noch nicht gemacht, werde ich gleich in Zukunft mal machen. Ich denke, Merlin hält mich hier eh auf Trab mit diesen neuen Spielen, von daher werde ich auf jeden Fall nicht das Gefühl haben, ich werde nie mehr was von diesen Spielen mitbekommen. Das werde ich tun, sobald irgendwas rauskommt, wird Merlin mir schon davon in den Ohren hängen. Ja, denke ich auch. Sehr gut, danke sehr, das war sehr schön, hat mich sehr gefreut. Jetzt darfst du auch deinen Tasty. Mein Tasty ist ein bisschen, was heißt neuer eigentlich nicht, also es handelt sich dabei um Catherine, manchen von euch wird das gleich was sagen, vor letztes Jahr ist in Europa rausgekommen, ich habe es erst letztens gespielt und ich muss sagen, es ist eines der komischsten, aber auch originellsten Spiele, die ich seit langer Zeit gespielt habe, ganz einfach, weil es ein Genre-Mix ist, was ich so in der Hinsicht wahrscheinlich noch nie gesehen habe, nämlich ein sehr story-intensiver Puzzler. Es ist von Atlus, manche davon euch was sagen, die sind verantwortlich für die Shin Megami Tensei oder auch die Persona-Reihe und man kriegt auch so ein bisschen dieses Persona- oder Shin Megami Tensei-Feeling, also es geht letztendlich darum, dass du spielst Vincent, einen ganz normalen, also 25-jährigen jungen Mann in Amerika, der eine Freundin hat, die aber anscheinend so immer mehr, Die meint's immer ernst. Ja, die meint's immer ernst mit ihm. Sie möchte mit ihm anscheinend den Bund der Ehe eingehen. Und das mag er nicht so ganz wirklich, diese Verantwortung und so weiter. Und, das führt dann halt plötzlich dazu, dass er fremd geht. Blöd dabei ist nur, dass seine Freundin anscheinend auch noch schwanger geworden ist. Er befindet sich also in einer ziemlichen Zwickmühle. Dazu hinzu kommt, dass er jede Nacht komische Albträume kriegt, seitdem er dieses eine Mädchen kennengelernt hat. Und in diesen Albträumen spielt sich noch mehr oder weniger das Haupt-Gameplay-Element, nämlich Puzzles. Das Spiel besteht daraus, dass man eine Welt oder ein Level aus Blöcken bis nach oben hochklettern muss und dabei die Blöcke sich so bewegen muss, dass man da irgendwie hochkommt. Klingt einfach, ist es aber überhaupt nicht. Das Spiel ist auf normal sehr, sehr schwierig. Also ich habe extrem viele Frustmomente erleben können, habe mir aber sagen lassen, dass die ursprüngliche japanische Version noch sehr viel schwerer war, wo alle verzweifelt sind, bis dann ein Easy-Patch rauskam. War aber trotzdem sehr interessantes Prinzip. Die Steuerung war manchmal ein bisschen hakelig, vor allem, wenn man hinter den Blöcken unterwegs rumgehangelt ist, weil man dann auch die Kamera nicht ganz gut einstellen konnte. Aber an sich hat sich eigentlich echt super gespielt. Man kam irgendwann in einen richtigen Flow rein bei diesem Puzzlespiel. Hat echt super Spaß gemacht. Die Story war sehr cool. Hat mich echt auf Trab gehalten. Und wie gesagt, also dieser Genre-Mix aus sehr Plot- und Story-intensiven Dings. Man ist dann auch mal in einem Level in der Bar drin, wo man sich dann auch mit anderen unterhalten muss. Wo man auf SMS antworten muss von seiner Freundin oder von seiner Affäre und so weiter. Also es ist ein sehr interessanter Mix. Hat mir sehr gut gefallen. Also diejenigen, die es noch nicht gespielt haben und sich vielleicht ein bisschen für etwas skurrile, etwas andere japanische Spiele interessieren sollen, auf jeden Fall mal einen Blick war. Ja, definitiv. Also ich habe ja dir nur ein bisschen über die Schulter geschaut und muss sagen, ich fand, also was mir daran gefallen hat, war, dass es die ganze Zeit eben dieses sehr irre Anime-Feeling hatte. Also zum einen wirkt die ganze Welt ziemlich bescheuert, ja, und zum anderen wirkt sie halt auch sehr anime-mäßig, was, ich weiß gar nicht, in der amerikanischen oder deutschen Synchronisation, glaube ich, manchmal zu etwas merkwürdigen Sachen führen kann, die vielleicht ein bisschen offset wirken. Ich glaube, da kann man die japanische Sprache ein bisschen schlecht irgendwie portieren. Ja, das ist generelle Problem einfach. Das vorgesehen, das Problem haben, glaube ich, immer. Aber Spielen. Es sah auf jeden Fall echt extrem cool aus. Also es sah sehr unterhaltsam aus. Die Story wirkte völlig bescheuert, irre und lustig. Ich hätte es ehrlich gesagt auch ganz gerne noch gespielt, während Joe weg war, aber ich habe es einfach nicht geschafft. Sah cool aus auf jeden Fall. Ja, definitiv. Vor allem ist es wirklich mal was anderes. Also ich glaube auch nicht, dass man sowas in Zukunft nochmal sehen wird. Ja, wahrscheinlich nicht, weil wenn man es einmal gemacht hat, braucht man es auch nicht mehr. aber ja, definitiv. Also es ist schon was anderes, ja, das kann man wohl sagen. Es ist recht individuell, das Ganze, ja, das stimmt. Ja, damit haben wir es wahrscheinlich geschafft, oder? Damit haben wir es geschafft, ja, stimmt. Damit sind wir durch. Wir haben es unendlich überzogen, habe ich gerade das Gefühl. Ja. Passiert manchmal, ist kein Problem. Ich glaube, die News sind auch einfach zu lang geworden. Ich glaube, wir haben am Ende dann völlig in Ordnung, ja, mit. Doch vielleicht ein bisschen zu lange über die Spiele geredet, aber naja. Na, wo gesagt, das muss auch mal sein. Das war jetzt fünf Wochen ohne Wochen, also Pause. Jetzt habt ihr dafür gleich zwei Längen an Kapitäls gekriegt. Ist auch gut, dann haben wir es wieder rausgeholt. Ja, wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr Feedback habt, wie immer, schreibt uns. Wir freuen uns über Kommentare und alles. Wir sind auch eigentlich ziemlich aktiv auf der Website. Es sei denn, Joe ist halt in Japan. Dann müsst ihr vielleicht mal ein, zwei Tage warten. Oder auch ein paar Wochen. Ich entschuldige mich im Nachhinein schon mal dafür, dass ich zu spät auf den einen Kommentar geantwortet habe. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn Leuten gefällt, dass ich auch mal ein bisschen über Videospiele-Soundtracks rede. Tue ich in Zukunft auch bestimmt gerne wieder. Ich kann einfach sagen, als ob das irgendwie zur Option stünde, dass du das nicht tust. Das ist, als ob ich kein Steam-Fanboy mehr wäre. Auf jeden Fall, ja. Wäre mal interessant. Das auf jeden Fall. Ja, vielleicht suche ich mir irgendwas anderes mal irgendwann. Vielleicht werde ich so ein rückgratloser Sony-Fanboy wie gewisse Leute. Also, wir freuen uns auf jeden Fall, wie gesagt, über alle Kommentare, über alle Nachrichten. Wir sind relativ aktuell mit dem Antworten eigentlich. Also solltet nicht länger als einen Tag warten müssen, hoffen wir mal. Und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet und hoffen, ihr hattet euren Spaß mit uns. Wir hatten auf jeden Fall Spaß mit euch, auch wenn es eher indirekt war. Aber für uns ja immer. Und hoffen, dass es euch gut geht, dass ihr gesund bleibt und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Genau. Bis in zwei Wochen wieder. Diesmal ohne Unterbrechen. Genau, bis in zwei Wochen. Also macht es gut, Jungs und Mädels. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Ah, sehr gut. Ja, das hat echt ein bisschen übertrieben lang gedauert. Also, irgendwie schon. Wir haben halt über die Spiele doch EWP lang gedauert.